Wollen wir. So, dann wollen wir jetzt mal beginnen. Wunderschönen guten Morgen. Glück auf. Die Damen. Genau. Das erste Pilz ist offen. Wir haben Samstag, wie viel Uhr? Weiß ich nicht, 14? Nee, 13.27 Uhr. 13.27 Uhr. Aber können wir nicht noch 10 Minuten warten? Warum? Wegen 1.37 Uhr. Weiß ich. Ach, wir sagen einfach, schönen guten Morgen, liebe Hörer. Wir haben 13.37 Uhr. Samstag. Wir haben uns mal wieder Gäste eingeladen, nachdem wir ja gestern schon den Richard hier hatten. Und heute haben wir den Fitz hier und den Alios. Und obwohl jetzt hier vier Piraten am Tisch sitzen, hoffe ich ja, dass wir das Thema weitläufig umranden können. Aber wir schauen mal, wie sich das so entwickelt. Ach, ne? Quatsch. Was? Du willst ja nicht mit denen die Piraten umranden. Sonst muss ich das unter Mensch 2.0 veröffentlichen und nicht unter Auercast. Aber das entscheiden wir dann mal nachher. Wir gucken. Also wir können auch über Wacken reden oder sowas. Also wenn. Ja, ich wollte ja. Also oder? ich habe ja so meine Themenschwerpunkte. Ne? Ja, dann bin ich ja gespannt. Also so immer meine ewigen Themenschwerpunkte. Ja, das ist ja zum einen die Sozialpolitik. Du bist hier der Hausherr. Wo wir ja schon auch häufiger mal drüber gesprochen haben, so BGE-Befürwortung und so weiter. Ja. Und mit dem Alios hatte ich halt mal ein super interessantes Gespräch in Soest. Der Kreis schließt sich. Genau. Jetzt haben wir wieder alles zusammen. Und da ging es eben so, also auch ein Themenfeld, was mich sehr beschäftigt, so Grenzen des Wachstums und tralala und Selbstversorgung und autark werden und so weiter. Und da dachte ich, kann man ja mal so ein bisschen bei Bier drüber reden, ne? So Stammtischstimmung. Ja, wollen wir mal, oder? Deswegen ja, sitzen wir hier. Wollen wir mal. So. Ja, ich hab ja leider noch einen Kaffee. Ja, Entschuldigung. Sag das doch nicht. Das hätte keiner gewusst. Es ist einfach nur warmes Bier. Schauen. Zum Wohl. Und Prost. Ja. Ja. Ja. Haben wir noch Themen? Du gibst doch die Themen vor, oder? Ich gebe doch hier keine Themen vor. Deswegen, also ihr sollt euch auch mal vorher mit dem Sendungskonzept beschäftigen. Da steht ganz klar drin, die Gäste haben für den Inhalt zu sorgen. Ja, sicher. Ja, das hätte mir ja gut. Ja, ich weiß, wir lesen kann es klar im Vorteil, ne? Ich weiß die Seite immer noch nicht. Mann. Auercast.net. Auercast.net, alles klar. Gucke ich mal irgendwann drauf. Ich kann auch jetzt drauf gucken, aber dann müsst ihr ohne mich weitermachen im Kurs. Ach, du hast doch da alles zur Verfügung stehen. Ja. Ja. Ich lasse mich einfach überraschen. Wir uns ja auch. Ja, dann lass uns doch mal über das Wachstumsende-Gedöns reden. Ja. Das ist doch ganz spannend eigentlich. Genau. Also ich habe ja dieses Hörbuch, war das Miegel, weißt du das? Der dieses Buch geschrieben hat, Grenzen des Wachstums. Ach so, ja, frag mich nicht nach Namen. Ich meine, der hieß Miegel oder irgendwie sowas. So. Das habe ich mir, das war ja relativ lang, irgendwie, ich glaube 6 CDs so, habe ich mir immer da alle Hörbücher angehört. Wenn er jetzt schlau gewesen wäre, hätte er gesagt, ich habe ja dieses Buch gelesen, das war auch sehr dick, aber... Nein, ich also lese keine Bücher. Es gibt den Klassiker, oder den klassischen Report, das ist der Limits of Growth vom Club of Rome aus dem Jahr 72. Darauf bezieht er sich auch relativ häufig in seinem Buch, ja. Genau. Ja, und das fand ich halt wirklich alles sehr plausibel, was der Mann da gesagt hat. Und ich habe ja selber, also wie man ja hier vielleicht auch sieht, ich habe ja mal irgendwann so den Tick bekommen, alles, was so unnütz ist, so Dekoration und all den ganzen Kram, alles entsorgen. So. Weißt du, so downsizen, wirklich nur noch so das Nötigste zum Leben haben. So, ich habe ja schon gesagt, wenn hier mal... Also meine Freundin, die arbeitet ja in der Versicherungsbranche, ne? Und da hatten wir mal über Hausratsversicherungen gesprochen. Ich habe gesagt, wenn hier alles wegbrennt, dann kaufe ich mir wieder ein gebrauchtes T61 irgendwo und dann bin ich auch fertig mit allem. Neue Schlüpfer, neue Socken, Feierabend. Deswegen halt's aber auch hier in der Bude. Also, ja, das ist wirklich, das ist die Akustik ist sehr scheiße hier. Und vor allen Dingen die Straße ist auch echt sehr laut. Ja. Ja, aber was ja passiert jetzt so, ich glaube, das sind uns gehen jetzt erstmal in nächster Zeit eine ganze Menge Rohstoffe aus. So. Mhm. Und einer dieser Rohstoffe ist unter anderem das Erdöl. So, da redet man ja auch schon ein bisschen länger drüber. Peak Oil. Peak Oil, genau, das ist der Begriff. Also sozusagen der Moment, also jede Ölquelle hat ja sozusagen so eine Kurve, das am Anfang immer mehr bei rauskommt und das wird dann halt immer weniger und wenn du das dann halt eben über sämtliche Ölquellen auf der Welt irgendwie vergleichst, gibt es irgendwann so einen Punkt der maximalen Fördermenge und dann geht das runter. Und den hatten wir irgendwie so vor 2 bis 3 Jahren. Und was man ja auch dazu sagen muss, ist das Erdöl zusammen mit dem Erdgas ja nicht nur dafür da ist, dass wir unsere Autos damit betanken, sondern irgendwie ein Großteil des Düngers, den wir zur Nahrungsmittelproduktion brauchen, wird aus diesen Rohstoffen hergestellt. Dass wir überhaupt teilweise hier im Brachland leben können, hat nur damit zu tun, dass wir Lebensmittel irgendwo anders in großen Ackerflächen erzeugen und sie hier hinfahren können. Logistik. Die ganze Logistik. Und da haben halt, ne, das Klima ist ja auch noch so ein Thema, und da haben die damals 72 im Club of Rome gesagt, ja, das ist, geht alles irgendwie in eine ungemütliche Richtung. Haben dann halt auch Computermodelle berechnet und auch mit der Weltbevölkerung, die immer mehr zunimmt. Und waren damals, glaube ich, schon irgendwie bei über 100% der sogenannten Earth Carrying Capacity. Das ist eine Zahl, also der Planet hat halt eine gewisse Menge an Sources, also an Quellen, wo man eben Rohstoffe raus entnehmen kann, die teilweise regenerativ sind, teilweise eben nicht, und hat auf der anderen Seite Sinks, wo du irgendwie Abfälle reintun kannst. Und bei jeder Aktivität verbrauchen die Menschen in der Regel irgendwelche Ressourcen und erzeugen irgendwelche Abfälle. Und da sind wir jetzt mittlerweile bei 150-160% dieser Earth-Carrying Capacity, und wir wachsen weiter einfach, was das numerische Bevölkerungswachstum angeht. Und genau, also das ist ja auch noch so ein Punkt, also der Ist-Zustand, so wenn wir von Peak Oil sprechen, war ja auch häufig immer so auf die jetzige Gesellschaft ausgelegt. Mhm. Was dabei ja relativ unberücksichtigt blieb, ist so diese aufstrebenden Nationen China, Indien und so weiter und deren Bedarf an Rohmaterialien und Ressourcen, so, ne, was ja jetzt auch dann nochmal eine zusätzliche Belastung für den Planeten darstellt. Ja, man muss sich einfach überlegen, dass zu Zeiten von Jesus Christus irgendwie ums Jahr Null lebten 200 Millionen Menschen ungefähr auf diesem Planeten. Und dann hat es ungefähr nochmal bis Martin Luther gedauert, irgendwie 1600 Jahre, bis sich diese Zahl einmal verdoppelt hat. Das liegt so, aber auch daran, dass unser Gesundheitssystem immer besser wird. Ne? Also die Leute werden immer älter. Kommt ja auch dazu. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, nicht, dass man das verurteilen sollte. Regional bezogen. Ne? Ja, oder du kannst es auch vielleicht aus so einer ganz biologistischen Perspektive betrachten. Immer wenn eine Art einen Standortvorteil hat, verbreitet sie sich exponentiell, bis die Ressourcen aufgebraucht ist. Und dann steht man sozusagen so ein bisschen vor der Entscheidung, entweder stirbt diese Art dann aus, relativ plötzlich, oder sie stellt sich halt komplett um. Ja. Auf die neuen Bedingungen kannst du dann schaffen. Sich um. Ja, genau. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir jetzt. So allmählich, ja. Also ich meine, die ganzen Konflikte, die wir im Moment in Afrika sehen, das ist ja, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es auch mit dem Öl zu tun hat. Ne? Mit dem Öl und mit dem Wasser. Wasser ist auch eine Ressource, genau. Ne? Die immer knapper wird. Ja gut, aber wir als Europäer bzw. die Nordamerikaner haben halt eben das Interesse Öl und mischen sich deshalb da wieder in den ganzen Konflikt in Afrika. Richtig, und da sind es halt auch gerade eben, das sieht man wirklich ganz deutlich, also die Länder, von denen man zumindest sagt, dass sie noch relativ große Mengen im Boden haben, sind Irak und es sind Libyen. Okay. Passt schon komisch. Irgendwie. Komisch, ja. Ja. Das ist und da müssen wir uns jetzt umstellen, weil das Spannende ist, wir können, also die Menschheit macht halt irgendwie seit dem Neolithikum, irgendwie seit irgendwie 50.000 Jahren, seitdem wir sesshaft geworden sind, irgendwie nichts viel oder primär irgendwie vervielfachen die Menschen irgendwie ihre Aktivität, so, also machen das mit diesem Wachstum so, und das geht jetzt halt einfach nicht mehr. Und das heißt, wir müssen jetzt wirklich was Neues ausdenken. Also wo wir nicht sagen können, okay, das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, war scheiße, wir machen das jetzt mal wieder wie vorher oder so. Das geht halt nicht. Und wenn du dann in den Bereich, in den ganz konkreten Bereich, ne, das ist ja jetzt auch so ein bisschen hip, viele Leute fangen dann an so mit Home-Gärtnern und wollen wieder so. Da kann man sich tatsächlich vielleicht ein bisschen was aus der Vergangenheit abgucken, also wie man irgendwie sich sein Essen macht oder so. Da gibt es Bücher und sowas drüber. Aber wir haben halt keine Fallback-Technologie für unseren ganzen IT-Kram. So, also ich weiß halt nicht, ob wir unbedingt wieder morsen wollen. So, und da müssen wir uns ernsthaft Gedanken drüber machen. Da hatten der Rob von den holländischen Hackern und der Frank Rieger auf dem Campen einen sehr interessanten Vortrag zugemacht, ja, wo sie sozusagen so ein bisschen subversiv ja, die Admins in dem konkreten Fall aufgerufen haben, da schon weiterzudenken. Also so wirklich mal ein bisschen zu durchdenken, welche Systeme können ausfallen und was würde das für uns bedeuten und welche Systeme brauchen wir unbedingt. Und jetzt aus der Admin-Perspektive war da sozusagen der Aufruf, liebe Admins, seht zu, egal wo ihr arbeitet, dass ihr euch mal überlegt, welche Komponenten ihr für eure Kernfunktionen braucht, also dass das Internet zum Beispiel bei euch funktioniert und dass ihr irgendwie Internet an Leute verteilt. Und welche Systeme nur nachrangig wirklich wichtig sind. Das wären dann zum Beispiel die ganzen Billing-Systeme, das SAP und so weiter und so fort. Also wenn jetzt irgendwie krasse Umwerfungen kommen sollten, hoffe ich, dass es genug Admins, und da gibt es auch ein paar historische Beispiele, die mich da positiv stimmen, dann sagen, ja, okay, das ist uns das scheißegal, dann fahren wir das SAP von mir aus noch runter, aber schieben, bevor wir irgendwie dem Insolvenzverwalter den Schlüssel übergeben, irgendwie noch in sämtliche Router im Keller irgendwie einen USB-Stick rein, dass zumindest das Internet erstmal weiter funktioniert. Aber also ich meine, gerade so diese IT-Technologie, ich meine jetzt mal abgesehen so von der Ausfallsicherheit, die man sich ja eh wünscht, aber da sehe ich jetzt nicht so das Ressourcenproblem, weil ich der Meinung bin, dass man Strom, ich meine nicht heute, aber vielleicht in absehbarer Zeit, vielleicht werde ich es ja noch erleben, halt wirklich komplett regenerativ für bestimmte, also dass es zumindest in bestimmten Ländern funktionieren kann, wo eben die ökologischen Rahmenbedingungen so sind, dass man sich da regenerativ mit Strom versorgen kann. Also da sehe ich das Problem eigentlich weniger. Ich sehe ja vielmehr so das Problem hier dieser jetzt also ökologische Fußabdruck, hatten wir ja gestern schon mal kurz angerissen in einem anderen Podcast. Weiß ich nicht. Also wie viel Agrarfläche, und Agrarfläche ist ja auch, den wenigsten bekannt, ist ja halt auch sehr begrenzt auf diesem Planeten. Wenn ich die Ozeane abziehe, die Gebirge abziehe und so weiter, was bleibt da noch an wirklich zu bewirtschaftendem Grund? Und reicht das für alle Menschen auf diesem Planeten aus, um dort eben Lebensmittel herzustellen? Und dann kommt natürlich auch noch die Logistik dazu. Ne? Ja. Also das heißt, wenn ich Agrarfläche auf der anderen Seite der Welt habe, nützt mir das hier erstmal relativ wenig, wenn es kein Öl mehr gibt. Ja, so. Ja. Also das wird ja auch nicht sofort alle sein. Also das ist ja jetzt auch nicht der Fall. Aber es wird aller rarer und dadurch teurer. Und ich sehe im Moment überhaupt gar nicht den Ansatz der Politik, da dieses Themenfeld überhaupt mal anzugehen. Und das ist das wirklich Bittere. Also genau. Wie gesagt, was die damals, Club of Rome, die haben diese Computermodelle gerechnet und haben dann halt auch natürlich verschiedene Annahmen getroffen. So. Ne? Also die Menschheit erkennt das Problem jetzt in den nächsten Jahren und was nicht, wird energieeffizienter und so. Und eins dieser Modelle, das war sozusagen das Worst-Case-Szenario, war das Business as usual. Also die Menschheit macht einfach gar nichts. Und das haben die halt 1972 aufgeschrieben und wir sind jetzt ernsthaft genau in diesem Business-as-usual-Szenario. So, das heißt, eigentlich hätte jetzt schon unsere komplette Transportinfrastruktur umgestellt sein müssen. Also, dass wir, also was nicht, Sprit und Diesel irgendwie, den kriegst du auch irgendwo in Südamerika, irgendwo im Urwald noch. So, bis wir die Transport- und Infrastruktur dahingehend umgebaut haben, dass ich auch im brasilianischen Regenwald irgendeinen alternativen Energieträger, das braucht noch 20, 30 Jahre und da sind wir jetzt viel, viel, viel zu spät. Ja, und also ich sag mal, selbst wenn wir mit der Umstellung jetzt schon viel zu spät wären, könnte ich damit immer noch leben, wenn ich dann feststellen würde, dass sich da überhaupt Gedanken drüber gemacht werden. Ja, aber das Problem ist ja, dass das gerade auch in die entgegengesetzte Richtung geht, wenn man mal überlegt, dass es zum Beispiel in deutschlandweit irgendwie nur noch 5 oder 6 Schlachthöfe gibt. Und sämtliche Viecher aus den industriellen Massentierhaltungen halt über die Autobahn dahin gekarrt werden. Also da dreht sich alles um. Ja. Also genau dieses Zentralisierte ist halt auch ein Problem, wenn dir die Logistik mal irgendwann wegbricht. Ne? Dann kannst du nicht mal eben hier zu einem Schlachthof um die Ecke gehen, irgendwie mit dem Fahrrad hinfahren und dir da deine Sachen holen, sondern bist halt darauf angewiesen, dass da irgendwie noch so eine Notversorgung läuft über irgendwelche Logistikketten, dass da überhaupt noch irgendwas den Weg von A nach B findet. Und wir haben da halt den Riesenfehler in den letzten Jahren gemacht. Das ist dieses Ganze, die BWL nennen das dann, glaube ich, Supply Chain Management und so. Also dass wir eben unsere Logistik, also dass wir die Lager rausoptimiert haben. Das Just-in-Time-Zeug. Und wenn du dir dann mal so die Nachrichten... Ja, genau. Und wenn du dir jetzt mal die Nachrichten der letzten Winter anguckst, wie viele Jahrhundert- und Katastrophenwinter wir hatten, ja, das passt, weil wenn ein LKW mal irgendwie auf der Autobahn stecken bleibt, weil es plötzlich Schneefall gibt, dann ist irgendwie 10 Stunden später oder am nächsten Morgen der Supermarkt sehr, sehr dünn. Und das erzeugt Angst bei den Leuten. Das heißt, wir haben da irgendwie Sicherheit für Effizienz geopfert. Das kann man natürlich auch machen, wenn man das möchte. Aber es hat halt eben den riesen Nachteil, dass es eben dann instabiler und unsicherer wird. Ja. Und da gibt es eigentlich ein schönes Beispiel, da gibt es auch ein Buch zu, was ich unbedingt nochmal lesen möchte. Da hat der Autor sich quasi die post-sowjetische, also weil in der Sowjetunion, ne, nach Ende des Kalten Krieges, kompletter Reset des Wirtschaftssystems, des politischen Systems und so weiter und so fort und ein Zusammenbruch auch. Und hat da mal geguckt, wie sind die damit klargekommen. So. Und die hatten halt eben den Vorteil, dass sie saurobustes Zeug gebaut haben. Also persönlicher oder Personenverkehr so irgendwie. Also Autos hatten kaum Leute, dafür gab es ein öffentliches Eisenbahnnetz. Hm. Da fuhren aber keine ICEs mit 300, sondern irgendwelche Züge mit 80 längs. Andererseits wiederum, unsere ICEs, die müssen jeden Abend ins Depot und da musst du mit irgendwelchen Ultraschallgeräten die Radreifen und bei den russischen Dingern, da haust ein bisschen Fett auf die beweglichen Teile und dann fährt er am nächsten Morgen wieder los. So. Das heißt, klar, wenn du dieses Wachstum immer hast und wir haben ja auch hochspezialisierte und ausgebildete Leute, die dann da irgendwie mit den Ultraschallgeräten diese Radreifen und so weiter und so fort, aber da ist halt ein riesengroßer Aufwand da und da weiß ich halt nicht, ob da, also besonders krisenfest sozusagen, ist, glaube ich, unsere Infrastruktur nicht. Ich glaube, wir sind aber auch mittlerweile ziemlich verwöhnt worden und haben uns von der Industrie oder von den Marktbedingungen einlullen lassen, indem wir einfach gewohnt sind, dass wir zu jeder Zeit des Jahres in den Supermarkt gehen können und Erdbeeren kaufen können. Das haben wir auch schon, ja. Genau, das ist das Problem. Also ich habe zum Beispiel jetzt vor 2 Jahren mal Urlaub in Jamaika gemacht und da waren wir irgendwie in so einem Dorf und da war halt eben auch ein Laden. Und da gab es dann, ja, einen Morgen gab es dann mal Eier zum Frühstückseier machen, den anderen Morgen gibt es da halt keine und dann gibt es dafür halt eben stattdessen Brot oder so. Mhm. Und ich denke mal, das war hier vor noch nicht ganz so langer Zeit, also ich sag mal 2 Generationen zurück oder so, war das ja auch so, dass dann saisonale Produkte hier verkauft wurden. Und da wurde das Zeug halt eben auch noch vor Ort hergestellt und musste nicht durch die Weltgeschichte gekutscht werden. Also wo wir das hier gerade trinken, das habe ich irgendwie erfahren. Das ist Sauerland. Das ist Sauerland, ja. In diesem wunderbaren Chaos Radio Express Podcast, den der Tim mit dem Andreas Burg zusammen übers Bier gemacht hat. Dass es im Prinzip weltweit, ich glaube, 2 oder 3 Hopfenlieferanten gibt. Das heißt, wenn du hier mal irgendwie so ein, was weiß ich, amerikanisches oder ein asiatisches Bier dir mal kaufst und trinkst, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Hopfen aus Deutschland kommt, in Containern nach Japan geschafft wurde, da wurde ein Bier rausgemacht und dann wird das Bier wieder zurückgeschickt. Ja, das globale Huhn. Das ist und gerade bei Nahrungsmitteln, also ich habe auf WDR 5 neulich... Krabbenbrötchen möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, ne? Haben auch eine super Ökobilanz. Zum Pool nach Spanien oder was Marokko. Marokko. Und selbst die Krabbenbrötchen, die du vor Ort isst, also da, wo sie gefangen werden, die haben auch schon Marokko gesehen. Wa? Also das heißt, die haben noch nicht mal lokal da jetzt noch mal irgendwie so ein paar kleine Klitschen. Ich meine, vielleicht gibt es den einen oder anderen Händler da, aber es ist noch nicht mal die Infrastruktur dort lokal dafür da, nur den Bedarf vor Ort sicherzustellen. Ja. Um sicher zu gehen, poole ich selber und dann... Genau. Und gerade bei Nahrungsmitteln macht das so wenig Sinn aus meiner Sicht. Ich bin jetzt wirklich kein Betriebswirt oder Volkswirt, aber ich habe einen sehr schönen Bericht auf WDR5 letzte Tage gehört. Da haben im Prinzip 3 Landwirte, haben sich einen Hof gepachtet zusammen und haben dann einen Vertrag im Prinzip gemacht, also eine Genossenschaft quasi gegründet mit, ich glaube, 90 Haushalten, die da drumherum sind irgendwie mit, also ich glaube, insgesamt 140 Personen sind das, die daran teilnehmen. Das Konzept ist relativ einfach. Die Landwirte machen am Anfang des Jahres, also die haben Hektar und Viehwirtschaft und so, also Hektar Ackerfläche und Viehwirtschaft und die machen quasi die Jahresplanung, sagen, okay, die und die Fruchtfolge, für die Viecher brauchen wir das, komplette Kostenrechnung und dann wird einfach stumpf das durch die Genossenschaftszeit Teilnehmer die Kosten geteilt, die zahlen einmal im Jahr ihre Gebühr und können dafür dann, ich glaube, jeden Donnerstag in diesen Laden gehen und sich mitnehmen, was sie wollen. Und da gibt es irgendwie Getreide, Backwaren, manchmal Fleisch, Obst, Gemüse, Milch und Käse. Prima Konzept. Es ist super geil und vor allen Dingen eben dort geht es, weil also es ist gut für die Landwirte, weil die müssen sich nicht dem Marktdruck aussetzen. Genau. Das heißt, die müssen nicht irgendwie gucken, dass ihre Kartoffel die Form hat und so teuer ist, weil sonst werden sie die bei Rewe nicht los, so, sondern die können wirklich sinnvoll planen, mit den Leuten zusammen auch, jeder kann das entscheiden, auch für die Verbraucher wiederum, die waren begeistert davon und sowas kannst du halt mit Lebensmitteln machen. Du kannst jetzt nicht eine Autofirma gründen, weil ein Auto kauft vielleicht jeder irgendwie alle 10 Jahre mal. Dann macht es wenig Sinn, irgendwie sich auf den Markt zu beschränken, wo nur 90 Leute sind, weil dann verkaufst du ja alle 10 Jahre 90 Autos und dafür kannst du das nicht. Da habe ich auch mal irgendwie wieder sowas Schreckliches gehört, dieses Wettrüsten der Bauern untereinander. Ne? Mhm. Das ist wohl auch so, also bis vor ein paar Jahrzehnten war es halt gang und gäbe, dass man sich irgendwie, was weiß ich, der eine hat einen Mähdrescher, dann leiht man sich mal von dem den Mähdrescher, der andere hat dann Maschine XY, ja, ne, dass man sich dann da immer so untereinander ausgetauscht hat. Ja, und das kenne ich zum Beispiel jetzt, ich wohne ja in so einem Tacken außerhalb von Münster, irgendwie, das ist das auch normal. Also der unser einer Nachbar ist eben Landwirt, mein Mitbewohner ist ja im Baubereich, wir haben so einen großen, so einen Radlader irgendwie, den leiht er sich aus, wenn er irgendwie sein Heu in eine Scheune packen will, und er war schon mal mit seinem kleinen Trecker bei uns, hat den Garten aufgeflücht und so. Genau, das. Aber tendenziell gehen die jetzt wohl auch dazu über so, was, ja, hier, ich habe aber den neuesten. Mhm. Dann zieht der andere wieder nach, obwohl seine Gerätschaften in Ordnung sind, ne, aber dann gibt es da eben noch einen größeren Mähdrescher, ja, und der ist dann noch schneller. Ja, die haben teilweise mittlerweile die neueren Mähdrescher oder Traktoren oder wie auch immer, die sind ja auch mittlerweile GPS-gesteuert. Und das finde ich auch einer krass, drin, ja, ja, der halt eben aufpasst, dass da nicht irgendwie ein Stein liegt. Keine kleinen Kinder. Sowas. Oder kleine Kinder, genau. Weil das Ding läuft eigentlich vollautomatisch. Ja. Und was halt das nächste Problem ist, ist, dass die gerade auch die Landwirtschaften mittlerweile solche riesigen, gewaltigen Flächen zu beackern haben. Ich habe das bei meinem vorletzten Blogbeitrag mal geschrieben, dass man rechnerisch hat jeder Bundesrepublik Bewohner 4.366 Quadratmeter Platz. Da kommst du natürlich nicht mehr hin. Aber wenn wir das alle hätten, dann könnten wir uns auch alle schön selber versorgen. Mhm. Aber tja. So viel will ich gar nicht. Ja, wir müssen die sichern, da geht das dann nicht, ne? Och, naja, vielleicht zwei Kühe und ein paar Hühner und ein bisschen Gemüse anspannen. Ja, die Hühner kommen jetzt im Frühjahr bei uns. Ja, super. Hühnerstall haben wir jetzt im Herbst gebaut und jetzt fehlen nur noch die Viecher. Das ist aber traurig, ne? Die machen das 2 Jahre und dann legen die keine Eier mehr. Ja, leckere Suppe. Suppe. Ja, das ist doch gemein. So einen schönen westfälischen Dotleger. Aber ihr könnt Hühnerpatenschaften übernehmen, haben wir uns überlegt. Ja, ja. Ach, wie süß. Ja, wir wollten dich ja eh schon mal besuchen. Komm da auf den Bauernhof, das interessiert uns ja eigentlich auch sehr. Dann kommt mal vorbei. Seid herzlich willkommen jederzeit. Ja, okay. Machen wir den nächsten Hourcast machen wir dann aus Münster. Ja. Aus dem Hühnerstall. Genau, mit den Hühnern. Kriegen die dann auch so ein Ding im Kopf? Ja, sicher. Okay. Aber wir haben ja noch ein Raummikro, das kriegen wir schon hin. Ja. Nee, also da müssen wir auf jeden Fall, also da wird's, aber ich find's eigentlich jetzt gar nicht so bedrohlich, sondern ich find's eher spannend. Also es ist doch cool, jetzt in einer Zeit zu leben, wo wir was machen müssen, was wir vorher noch nie gemacht haben. Das ist ganz viel Neuland. Ja, wir müssen die Wirtschaft umstellen auf irgendetwas, was nicht zwingend ein Wachstum voraussetzt, diese non-growing economies und was da so die Stichworte sind. Wir müssen die Transportinfrastruktur umstellen, dazu vielleicht auch nochmal. Das spielt dann ja wieder in viele Bereiche rein. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine der ersten Reaktionen sein wird, dass die Schiffe langsamer fahren. So, das macht irgendwie Sinn, weil du da einfach extremst viel Kraftstoff bei sparen kannst. So. Und dann ist die Frage, was dann mit diesen internationalen Märkten ist. Ich vermute auch einfach mal, dass über mittelfristige Sicht zum Beispiel hier bei so elektronischen Geräten, die Update-Zyklen länger werden wieder. Also dass du nicht irgendwie jedes Jahr ein neues Handy hast oder solche Sachen. So, das bedingt aber meiner Meinung nach dann auch, dass dann eben diese weltweiten Konsumgütermärkte abflachen werden. Dann ist wiederum die Frage, wenn ich jetzt nicht mehr jeden Tag irgendein scheiß Elektronik-Gadget bei Amazon oder eBay kaufe, wie viele Werbekunden wird Google dann noch haben? Und wenn Google nicht mehr so viele Werbekunden hat, ja, und auch die Produzenten und die Arbeitsplätze bei den Produzenten, ne? Das ist ja dann auch nochmal... So, ich wollte jetzt nochmal auf diese Technik-Sache zurück. So, dann ist die Frage, wie lange es noch irgendwie kostenlos 7 Gigabyte Gmail-Accounts bei Google gibt und so weiter. Und das ist das Problem. Diese ganze Cloud und Dings und Blubs, das ist irgendwie zwar technologisch interessant und gut, aber wir sind in der Regel dann Insel-Dinger. Ne? Da hat Amazon was, da hat Google was, irgendwelche großen Konzerne, die sozusagen auch diese Dienste in der Regel kostenneutral erstmal für den normalen Privatanwender machen. Und es verlassen sich jetzt halt alle darauf. Und also auch vielleicht so aus meiner eigenen Szene, wo ich herkomme, so dieser Hacker- und Computerszene, wenn ich heute mich mit den 15-, 16-Jährigen unterhalte, die wissen halt nicht mehr, wie man einen Mail-Server aufsetzt. Die wissen andere Sachen, von denen ich nicht so wirklich Ahnung habe, aber das wissen sie nicht. Und da bin ich mittlerweile zu der Auffassung gekommen, Das ist gefährlich, also weil man ist das sind Sachen, da brauchen wir Leute, die in der Lage sind, dann solche Infrastruktur wieder hochzuziehen. Da sind wir wieder beim Einlullen. Oder das haben wir auch gesehen, als hier Herr Urbach dann in Afrika da Unterstützung gegeben hat mit diesen alten Modems und so weiter. Ja. Da sind dann halt eben alte Techniken, die wieder zutage gefördert werden müssen. Und genauso musst du halt eben auch, wenn du in die Landwirtschaft guckst, brauchst du halt eben auch deine Skills, die du da hast. Ich habe zum Beispiel mal Kühe gehabt, das hat so vorne und hinten überhaupt nicht hingehauen, weil die mir andauernd abgehauen sind, weil ich einfach den Skill nicht habe, einen vernünftigen Zaun zu setzen. Ja. Also ist halt so. Ja, und nochmal zu der Landwirtschaft. Da ist die Rechnung ja auch total subventioniert, wo wir eben bei den Mähdreschern und modernen Traktoren und so waren. Also das eigentliche Konzept eines Landwirtes ist ja irgendwie im Frühjahr aufs Land gehen, da irgendwie Saatgut drauf werfen und möglichst am Ende des Jahres mehr Saatgut wieder einzusammeln, als man da irgendwie vorher draufgeworfen hat fürs nächste Jahr plus irgendwie den Gewinn, den man da hat. Also sozusagen die Energie. Aber was wir heute an Energie in diese Ackerflächen stecken, wenn der Trecker da einmal die 3000 Dings Quadratmeter abgefahren ist, wenn du das jetzt mal irgendwie wieder auf Öko-Footprint und so weiter hochrechnest. Ja, also das ist auch so eine Sache. Also ich glaube schon natürlich, dass die Technologisierung von der Arbeit sozusagen auch noch weitergehen wird. Aber ich denke, dass wir uns in einigen Bereichen überlegen, ob wir nicht dann doch wieder mehr Handarbeit machen, weil es einfach die günstige, subventionierte Energie einfach jetzt wirklich mal real teuer wird. Wenn die Leute dazu Zeit haben, werden sie das mit Sicherheit auch machen. Deswegen bin ich ja auch so ein Verfechter fürs BGE, ne? Ja. Also ich meine, das ist ja auch genau der Schluss. Also auf der einen Seite sehe ich das so wie du. Im Moment, also so wie es sich jetzt entwickelt, ist ja die Tendenz dahin, immer mehr wird automatisiert, was ja auch sinnvoll ist, weil gleichbleibende Qualität so, ne? Und weil man ja auch gar nicht arbeiten will. So, ne? Es ist ja, kommt ja nicht aus einem heraus, so ich will jetzt unbedingt bei Opel am Fließband stehen, sondern ich stehe bei Opel am Fließband, weil ich damit meinen Lebensunterhalt bestreite. Und das wäre ja dann jetzt so der Schluss eben genau dahin. Wenn es, wenn diese Entwicklung so bleibt, muss man sich halt auch Gedanken machen, okay, was machst du mit den Leuten? Also die Weltbevölkerung nimmt zu, die Tätigkeiten hingegen werden aber immer mehr automatisiert, also gibt es weniger Arbeit für mehr Menschen. So, und dann stellt man sich natürlich irgendwann die Frage, okay, dann wird es Arbeit für alle, wie die SPD es ja immer noch im Programm stehen hat. So. Das ist ja eine lustige Utopie. Aber erstens will ich das gar nicht, so rein subjektiv. Ne? So, ich mache es halt auch nur, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und auf der anderen Seite sehe ich das auch als alles andere als realistisch, dieses Szenario. Und ist auf jeden Fall eine Frage des Arbeitsbegriffs, ne? Wie man dann Arbeit definiert in einer BGE-Gesellschaft. Wenn man dann auch noch davon spricht, dass Leute arbeiten, ist das dann höchstwahrscheinlich, oder ich glaube, so wie die meisten sich das vorstellen, eine andere Form von Arbeit, die heute noch gar nicht zur Arbeit zählt. Also wir haben ja bei uns Arbeit ist immer so die klassische Lohnarbeit, die sozialversicherungspflichtige Lohnarbeit. Genau, aber es geht ja auch um Ehrenamt und es geht auch um Kindererziehung oder sonst irgendwas, Straße fegen. Ja. Solche Sachen, das ist ja alles soziale Arbeit, die im Grunde genommen heute nichts gilt. Ja. Und stellt euch das mal, also das finde ich ist also so mein stärkster Motivator zu sagen, sowas in der Art will ich haben. Also diese Vorstellung, morgens auf die Straße zu gehen und da rennen Leute rum und man weiß, dass all diese Leute oder die allermeisten gerade etwas tun, wo sie nicht sozusagen gezwungen sind, dieses zu tun, sondern das aus irgendwelchen intrinsischen Motivationen tun. Und ich glaube, das hat einfach einen krassen Effekt. Also auf mich hätte das einen krassen Effekt, wenn ich wüsste, alle anderen sind irgendwie damit beschäftigt, ihr kleines soziales Feld oder was für die Gesamtgesellschaft oder was auch immer, was sie halt antreibt, zu tun, dann wäre das für mich auch selber wieder ein Riesenmotivator. So. Ja. Also leider wiederholt sich jetzt alles so ein bisschen, hatten wir gestern schon drüber gesprochen, aber genau das sind eben auch so diese Sachen, ich stelle mir natürlich auch die Gesellschaftsutopie genau so vor. Ne? Also jeder macht das, was er macht, freiwillig. Mhm. Aber es reicht trotzdem, um alle Aufgaben zu erledigen. Mhm. Also das heißt, es gibt dann auch die Leute, die die Altenpflege machen wollen. So, ne? Wo ja, also weiß nicht, ich wäre jetzt zum Beispiel nicht so ein Typ, der das gut könnte. Und dass eben auch wieder wirklich Beruf von Berufung kommt und nicht von Broterwerb und Lebensunterhalt. Ja. Ne? Also dass man wirklich Sachen macht, die man machen möchte und nicht Sachen macht, weil das das Einzige ist, wo man jetzt gerade Arbeit findet, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und was ich einen schönen Gedanken fand, der da vielleicht auch so ein bisschen mit reinpasst, ich habe gestern Abend noch ein Gespräch auf Dreisat zwischen dem Peter Sloterdijk in dieser Sendung Sternstunden der Philosophie heißt die. Kenn ich. Gesehen, genau. Und als Podcast. Also als Tipp an die Hörer. Ja. Ja, es lohnt sich wirklich, sind immer interessante Gäste. Und ein so ein Ding, wo der Sloterdijk sich ja so ein bisschen eingemischt hat in die Debatte, ist halt, ist eigentlich nur ein semantischer Unterschied, wie wir selber unseren Akt des Steuerzahlens sehen. Und ich finde, er hat da recht. Es ist wirklich nur ein rein semantischer Unterschied, der aber, glaube ich, im Kopf viel mit ausmacht. Also bei uns herrscht ja so dieses Ding, wir sind Schuldner des Staates. Also der Staat sagt, ihr müsst Steuern zahlen und er ist auch misstrauisch, dass wir das nicht tun und dass wir vielleicht was Falsches angeben und guckt und so weiter und so fort. Wohingegen einfach von der Denke her, dass zum Beispiel in der Schweiz ganz anders ist, da sehen die Bürger das viel mehr als ein, ich bin der mildtätige Spender, der jetzt dem Staat Geld zur Verfügung stellt, dass er seine Aufgaben leisten kann und der Staat wiederum in seiner Reaktion sagt, danke, lieber Bürger, dass du uns spendest quasi, also mehr an Spenden als an Zahlen. So. Ja, dieses Lebensgefühl kommt aber auch mit von der direkten Demokratie, die in der Schweiz nochmal gibt. Ne? Also ja. Ich meine, da gibt es halt eben nicht die da oben, sondern genau, die bestimmen selber die auch bestimmen mit über die selber Verwendung mit. Der Gelder. Das, ja. Das ist eben, das vermittelt auch dann auch ein ganz anderes Gefühl genau. für Politik zum Beispiel ja. oder auch gerade für Steuern. Eben, und dann ist das meine genau, ja. Straßenbahnlinie ja, und nicht genau. irgendwie die Straßenbahn, die immer zu spät kommt, sondern dann ist das meine Straßenbahn, die immer zu spät kommt und dann gucke ich vielleicht, was daran das Problem ist, weil wir haben doch hier als Bürger der Stadt X irgendwie unsere Straßenbahn gebaut und warum kommt die jetzt immer zu spät? Das ist was anderes als Sie, ja, da oben machen das die Straßenbahnen und außerdem machen die sowieso genau. alles schlecht. Ja. Und mit meinen Geldern. So. Ja, aber wenn man selber beteiligt ist, dann ist man ja quasi selber in der Pflicht, sich da besser einzubringen, ja. um das halt schöner hinzukriegen. Und ich glaube, notwendig ist diese Entwicklung. Gibt es doch diesen mittelalterlichen Ausdruck, freier Mann auf freier Scholle Land oder so ähnlich. Also dass du als Bürger des Mittelalters hattest du quasi die Sicherheit, auch über die notwendigen Bedürfnisse hinauszugehen und warst dadurch ein Stück weit freier, wenn du dein eigenes Land hattest, weil da konntest du eben deine Nahrung herstellen, konntest du Dinge, wenn du sogar noch ein bisschen mehr Land hattest, hattest du sogar Überschüsse, die du potenziell hast weitergeben können und so weiter und so fort. Jetzt leben wir aber mittlerweile in einer völligen Arbeitsteilung, so, wo wir alle füreinander, untereinander arbeiten. So. Und da bringt dich die Scholle Land auch irgendwie nicht mehr wirklich weiter. Und da ist, glaube ich, genau der Gegenentwurf dann BGE dazu. Ja, genau. Das hat im Grunde was von der Allmende. Mhm. Das ist, weil dann ist es nämlich zum Beispiel, also wenn man sich die Allmende, wenn man im ursprünglichen Sinne anguckt, ist es ja ein Stück Land gewesen, was halt eben den Bürgern allen gehört haben, wo jeder dann seine Schafe draufstellen konnte. So, und aus heutiger Sicht, wenn wir uns jetzt ein Stück Land angucken, das gehört der Stadt. Das gehört nicht den Bürgern, das gehört der Stadt. Das ist die Denke dahinter. Mhm. Und es ist auch ein großer Zaun drumherum, dass nicht jeder da drauf springen kann. Ja. Betreten, verboten. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Hunde dürfen hier nicht hinpinkeln. Ja. Eltern haften für ihre Kinder. Genau. Ja. Ja. Aber dann andersrum ist es natürlich dann halt auch schwierig, wenn du irgendwo lebst, wo dann irgendwie so eine gewisse Ideologie herrscht. Ich habe meine 5 Schafe, um da Profite raus zu erzielen, um nächste Woche 10 Schafe und dann nächste Woche 15 und dann 20 Schafe zu haben. Das ist das. Die Gier. Und dann ist nämlich dann irgendwann diese Schafwiese voll und dann gibt es Streit. So. Aber auch das ganze System ist ja im Grunde genommen auf diese Gier angewiesen. Ja. Weil ich sage jetzt mal, die Inflation schreitet ja immer weiter voran. Das Geld wird immer weniger wert. Und entsprechend müssen natürlich die Leute, die viel Geld haben, um ihren Standard zu halten, auch immer mehr Geld haben, verdienen dabei. Ne? Ja. Das ist glaube ich, im Grunde genommen ein Teufelskreis. Und da würde ich sagen, da haben wir einfach in den letzten 100, 150 Jahren uns, ich glaube, es gibt zwei große Geschichten oder so, Kulturgeschichten. Das eine, die für uns ganz maßgeblich in unserem Denken sind. Das eine ist halt eben die Darwin'sche Evolutionstheorie, die allerdings in vielen Bereichen sehr, sehr stark, wie ist der Gute, auch ein Engländer, glaube ich, Huxley, die Darwin'sche Theorie damals irgendwie sehr, sehr stark popularisiert hat und im Prinzip fast nur diesen Fokus auf dieses Kompetitive, dieses Wettstreitende, fressen und gefressen werden. Ja. So Sozialdarwinismus ist so eine Richtung, die da ganz stark aus dieser Ecke kommt oder sich da drauf begründet. Aber ich glaube, das ist nämlich die andere Geschichte. Und das hat übrigens interessanterweise auch Darwin damals schon geschrieben. Das wissen nur die meisten Leute nicht. Also auch Darwin hat sich schon die Frage gestellt, warum sind die Menschen eigentlich als Art so erfolgreich, obwohl sie nicht denselben Muskelbau haben wie ihre anderen Primatenverwandten wie die Gorillas, obwohl sie nicht das große Maul haben, obwohl sie dies und das haben sie alles nicht. Ja, aber da gibt es eine ganz einfache Erklärung für. Deswegen sind wir intelligent geworden, aus Notwehr. Das ist der Punkt. Und wir haben eben wir haben Empathie. Und zwar ganz stark. Und zwar wirklich genetisch. Wir haben das vegetative Nervensystem. Also dieses Gefühl, würde ich jetzt mal vermuten, kennt fast jeder Mensch, dass wenn man irgendetwas sieht, wo andere Leute richtig gut sind zu anderen Leuten, dann wird es einem warm in der Brust, vielleicht rückt es einem die Tränen in die Augen. Also das heißt, wir haben ein krasses biologisches System, was dafür da ist, uns zu signalisieren, da ist gerade Leid von anderen Menschen und es ist gut, anderen Menschen zu helfen. Also sehr, sehr stark das Kooperative. Man hat, habe ich eine ganz interessante Studie, haben sie mit Rentieren gemacht. Und zwar haben sie sich gefragt, wenn da so eine Horde Rentiere steht, wie entscheiden die, zu welchem Wasserloch die gehen, wenn da mehrere Wasserlöcher sind. Und haben dann Kameras in die Bäume gehängt und haben festgestellt, dass die Tiere über die Zeit, also Theorie war, irgendwie die Alpha-Rentiers machen irgendwann einmal Bölk und dann geht's los und alle Mann zum Wasserloch oder so. Aber sie haben festgestellt, und das hat sich immer und immer wiederholt, die Tiere fangen irgendwann an, verschiedene Wasserlöcher zu fokussieren. Schon wieder aufs Mikro geklopft. Zu fokussieren, ich bin wahnsinnig am Gestikulieren. Liebe Hörer. Also haben sich dann haben ihren Blick auf verschiedene Wasserlöcher ausgerichtet. Und immer, wenn 51% der Tiere dasselbe Wasserloch angevisiert haben, hat sich die ganze Herde dahin bewegt. Das ist fucking Demokratie. Mhm. Und du kannst eben auch von mir aus sowas wie Vögel und Fischschwärme, die ja äußerst faszinierend sind, diese Schwarmeffekte, wenn man die sich anguckt. Man könnte sie auch auffassen als Tausende von Abstimmungsprozessen oder Wahlprozessen pro Periode. 9-11-Bilder nochmal, um auf dieses emotionale Menschen, wenn sie kooperieren, dass uns das ganz stark bewegt. Und da bin ich von überzeugt, dass das eigentlich die viel, viel, viel stärkere, bessere und sonst was Strategie ist gegenüber diesem kämpfenden Wettbewerbsding. Also dass das sozusagen unsere eigentliche Stärke ist. Aber wir haben eben in der Wirtschaft und überall diese Systeme der Separierung, guck dir unseren Städtebau an. Wir haben irgendwie so kleine Kästen, die wir mit Zäunen ummachen und da setzen wir uns da rein. Jeder macht sein Einzelnes und der Bauer hat seinen eigenen Mähdrescher. Also es ist immer mehr Separierung als dieses Zusammenarbeiten. Wir müssen jetzt dringend zusammenarbeiten. Anders ja, richtig. Also vom Ursprung her sind wir halt eben auch Herdentiere. Und da kommt ja auch diese Emotion her. Das ist ja im Grunde genommen nur die logische Fortführung der niedlichen Tierbabys, sage ich jetzt mal ganz blöd. Weil halt eben besonders gefährdete Personen innerhalb dieser Gruppe oder innerhalb meines Rudels müssen halt eben geschützt werden. Und das sind dann die kleinen Kinder im ursprünglichen Sinne. Und das ist erweitert sich dann aus im Grunde genommen auf das, was du eben gesagt hast, hier dieses Zwiebelschneiden und Herzinfarkt. Blöd gesagt. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass wir alle deswegen so wahnsinnig unzufrieden sind, weil wir gerade ja durch diese ganzen Einflüsse wirtschaftsmäßig und was da so auf uns einwirkt, ja, entgegen eigentlich unserer innersten Bestimmung oder unserer innersten Bedürfnisse handeln, indem wir uns so separieren und voneinander abschotten. Das wird uns ja im Grunde genommen vorgegeben. Ne? Mhm. Das ist ja durchaus geplant. Also da gibt es auch einen Fachbegriff für, dass Dinge halt eben nicht ewig halten. Wie heißt es nochmal genau? Vergänglich? Nein. Ja, also in der Produktion. Der Richard wusste es gestern. Also Teile, die halt ihren Wert nur über einen gewissen Zeitraum haben, genau. Quasi schon abgeschrieben sind, wenn sie produziert werden. Das beispielsweise in der Automobilindustrie ist das entstanden aus dem Vergleich oder also aus dem Wettkampf zwischen GM und Ford, weil Ford hatte halt eben die Thin Lizzy, das Modell T, das lief immer und Ford hat ja auch gesagt, ihr könnt das Auto in jeder Farbe kriegen, Hauptsache es ist schwarz. Und GM konnte da eben nicht gegen anstinken, weil Ford halt eben auch diese fortschrittliche Technik hatte mit Fließbandarbeit und so weiter. Und da hat GM sich überlegt, dann machen wir das jetzt anders. Wir machen die Autos alle zwei Jahre, machen wir das Aussehen mal anders. Ja. Und das hat sich letzten Endes dann gegen Ford durchgesetzt, ne? Weil die Thin Lizzy halt eben über Jahre immer gleich ausgesehen hat. Ja, ja. Ja. Ja, ja, klar, das ist klar, so ein Wachstumssystem und so eine Wirtschaft, da reicht es schon, wenn du dir mal von so einer größeren Shopping-Mall mal einen Zeitraffer-Film anguckst. Das ist völliger Irrsinn, wie dann diese Leute, diese Menschen schwärmen und dann diese Geschäfte. Das ist so eine, wie so ein Ameisenhaufen, der muss halt irgendwie am Leben erhalten bleiben, sonst trägt er sich nicht. Oder da gab es auch mal so einen Film, da ging es um eine Glühlampe, aber ich glaube, das ist so ein bisschen mit in die Verschwörungstheorie-Geschichte reingebaut, wo sich halt eben die Industrie dann gesagt hat, Moment, wir machen nur bestimmte Lebensdauern von diesen Glühlampen, damit die Leute Drucker immer wieder neue kaufen. Bei Druckern ist es nachgewiesen, da gibt es Counter drin und dann irgendwann hört der Drucker auf. Und wenn du ein bisschen dich technisch auskennst, dann löscht er einmal einen EEPROM und danach tut es der Drucker wieder. Ja, ja, ja, richtig. Ja, ja. Irgendwas mit I wäre das Wort, meine ich. Ich komme auch nicht mehr drauf, ich überlege auch gerade. Richard hat es gestern, also weil wir uns über Handys unterhalten haben, ne? Und er sagte Handys sind halt so gebaut, irgendwie zwei Jahre haben die jetzt einen Nutzen und dann kannst du das jetzt zwei Jahre nutzen und dann ist das eigentlich auch klar, dass es dann... Brauchst ein anderes, ja. Genau, man muss sich mal wirklich einfach mal vor Augen führen, welche hochgradige Komplexität so ein Gerät, also wie viel feinfühligste Produktivität sozusagen in so ein blödes Handy reingeflossen ist. Für 200 Euro. Für 200 Euro. Ja. Und das machen die Chinesen ja relativ schlau. So. Die haben ja irgendwie die letzten 10 Jahre einfach stumpf Handys aufgekauft. So, und dann irgendwann fest, also ohne zu wissen, was sie damit machen wollen, aber genau in diesem Ding. Also es ist irgendwie veredelt, es will keiner mehr haben. Wir legen es uns auf Halde, mal gucken, was wir damit hinterher machen können. Was sie jetzt zum Beispiel damit machen ist, weil dann kam irgendwann diese ganze E-Bike und Elektroauto. Wir haben auf dem Weltmarkt einen massiven Mangel an Batterien und Akkutechnologie irgendwie so für das. Aber Handy-Akkus haben wir genug produziert. Und da freuen sich jetzt die Chinesen, die nehmen jetzt die ganzen Handy-Akkus, die sie haben, schrauben die in ein größeres Gehäuse mit dem Ladecontroller dazu und verkaufen das als E-Bike oder Auto-Akkus. So. Ja. Urban Mining, auch ein schöner Begriff, den ich neulich gehört habe, irgendwie von einem deutschen Professor, Bochum, Uni Bochum oder so. Das sind halt, die beschäftigen sich damit, wie weit es jetzt mittlerweile sogar schon wieder Sinn macht, in unserem Evolutionsmüll oder unserem Gesellschaftsmüll zu graben. Also die denken darüber nach. Die seltene Erden da irgendwie zu retten. Genau, genau. Also die sehen halt, okay, Müllberge, da sind irgendwo unten die Schichten der 50er, 60er, 70er. Als wir noch ganz viele tolle Metalle irgendwie für Konserven großzügig und ähnliches Zeug rausgehauen haben. Es lohnt sich jetzt mittlerweile, Bergbau in den Müllbergen zu betreiben. Teilweise. Ja, oder Thema Kronkorken. Ich meine, Kork wird mittlerweile auch knapp, ne? Das ist auch so. Ne? Ja. Deswegen gibt es immer mehr Plastikkorken. Aber auch das Weinflaschen müssen die jetzt nicht sogar, dürfen die? Also gab es nicht bei Wein jetzt eine Umstellung vor einem Jahr oder so? Weiß ich nicht genau. Also gibt es auf jeden Fall immer mehr Schraubverschlüsse. Da gibt es ja auch diese Kunststoffkorken, gibt es ja auch. Ne? Ja, ja, richtig. Auch deswegen wurden die ja auch eingesetzt. So, deswegen ist das Bier ist zwar lecker, aber es hat halt eben den Effekt, den Bier hat. Kommt ihr mal kurz ohne mich klar? Aber selbstverständlich. Ja, ja, ja. So, passt schon. Dann reden Till und ich jetzt ein bisschen. Genau. Weil Steffi auch gerade nicht da ist. Ich glaube, die ist auch gerade da, oder? Wo du hin willst. Ja, egal. Ihr kriegt das schon hin. Ja, ja, genau. Also, was ja auch viel bewirkt, dass es so ist, wie es ist, ist ja so dieses Schaffe in der Bevölkerung Neid. So, ne? Ja, also, ja, das richtig, heißt, genau. Irgendwie, du bringst jetzt als Apple halt ein neues Tablet raus. Ja, und wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sitzt da einer mit seinem iPad Mini neben einem, der noch ein iPad 1 hat, so, ist halt schon wirklich. Ja, ja, dann schaut es entsteht da teilweise wirklich sozialer Druck durch Dinge, die man hat oder nicht hat. So. Und das, ja, das fängt ja in der Schule schon an. Ne? Deswegen finde ich eigentlich auch die Idee von Schuluniformen gar nicht so verkehrt. Ja, ja. Also auch, das ist, die fangen ja in der kleinsten Schule, in der Grundschule schon an und sagen hier meine Nike-Schuhe, oder das war zu unserer Zeit noch. Heute ist mittlerweile was anderes. Aber bei mir war es ein Benetton-Rucksack. Ja, war ganz wie auch wichtig. Immer. Oder Docs oder keine Ahnung. Aber diese Neidgesellschaft wird aufgebaut und die wird natürlich auch befördert, klar. Das steigert ja auch den Umsatz für diejenigen, die halt eben daraus profitieren. Und vor allen Dingen, also wenn die Produktzyklen immer geringer werden, ich meine, das ist halt auch so ein Spiel mit dem Feuer, ne? Ich meine, wenn Apple jetzt, was weiß ich, jetzt haben sie das iPad 3 hatte, glaube ich, doch, das hatte Retina, aber das iPad Mini nicht. Das heißt, das nächste, was kommen wird, ist eben iPad Mini mit Retina. So, weiß man jetzt auch schon, was da wieder als nächstes kommen wird. Aber je kürzer die Zyklen machen, desto weniger sind die Leute dann auch vielleicht irgendwann bereit, alle Zyklen mitzugehen. Ja, das denke ich auch. Da muss er halt genau. Ja. Ich meine, wobei das mit dem Retina ja auch irgendwie Verarschung ist, oder? Also ich meine, ich habe gedacht, wunders, was wäre, wenn, als sie ja angekündigt haben, hier Retina-Display, weil Retina kennt man eigentlich aus dem Auge. Und ich habe jetzt gedacht, das wäre irgendwie so ein Head-Up-Display oder sowas. Aber wohl nicht. Nein. Nee. Hat damit nichts zu tun. Ja, also wie gesagt, wenn man kann das ja machen und es funktioniert ja auch, weil im Ist-Zustand sieht man ja, dass die ihre Produkte ja gut loswerden. Aber es ist eben auch so ein Spiel mit dem Feuer, wenn ich jetzt die Produktzyklen, eben diese Wegwerfgeräte, wenn ich diese Zyklen immer kleiner mache, dann sind die Leute vielleicht irgendwann nicht mehr dazu bereit, sich jetzt, weiß ich nicht, alle 6 Monate ein neues Tablet zu kaufen. Ja. Und dann wird sich auch vielleicht da am Markt wieder jemand etablieren, der sagt, pass auf, von mir kriegst du jetzt eins, da hast du die nächsten 5 Jahre Ruhe mit, weil keine Ahnung, ich sorge für eine Softwareinfrastruktur, die selbst mit deiner lahmen Hardware da noch irgendwie was reißen kann, tralala. Aber das ist ja sogar im Linux-Bereich schon obsolet, ne? Also wenn ich mir, wie heißt das ganz bekannte? Ubuntu angucke, das habe ich bei meiner Mutter auf dem Rechner, das ist irgendwie so eine olle Kiste. Und das habe ich letztens upgedatet, als ich mal wieder zu Besuch war. Der Rechner nicht mehr, ne? Da geht gar nichts mehr. Das hatte Hammer. Ich auf dem Netbook auch schon. Ja. Mhm. Genau, mein Netbook ist, seitdem konnte ich es auch weglassen. Seit irgendeinem Update, da ging nichts mehr. Das wäre mit Windows das finde ich XP aber sehr, nicht passiert. Das finde ich halt sehr, sehr schade, dass auch die Open-Source-Szene sich langsam in diese Richtung bewegt. Mhm. Aber das ist halt dieser Feature-Kampf, ne? So immer mehr, immer mehr, immer mehr irgendwie und den noch benutzerfreundlicher und das muss hier noch shiny und glossy sein und alles ganz fein. Ja, und das braucht dann eben halt mal neue Ressourcen, muss ja halt jetzt mal ein neues Laptop kaufen. So. Ja, ich verzichte auf die Ressourcen. Das ist ja das Schöne, eben du bist ja nicht zu gezwungen. Klar, wenn du dir jetzt das Ubuntu standardmäßig installierst, dann ist es so. Aber eben genau diese Vielfalt ist eben in der Open-Source-Welt toll. Hm. So, genau, du kannst ja downsizen. Ich kann irgendwie eine alte Software weiterverwenden, auch wenn Ubuntu sie defaultmäßig nicht mehr verwendet. Ja. Sie wird auch potenziell noch von irgendwie einem Team weiterentwickelt. Und das ist halt eigentlich das Tolle, das habe ich halt eben dann auf den klassischen Märkten nicht so. Also ich bekomme noch kein Auto mit vollständigem Radnabenantrieb und Joystick-Steuerung. Will ich haben, will ich schon seit 10 Jahren haben, gibt's nicht. Gibt's vielleicht in irgendwelchen Schubladen bei VW oder Mercedes, aber ich kann es nicht bekommen. So. Und das ist, glaube ich, auch ein Trend, den wir, glaube ich, auch sehen werden in den nächsten 10, 15 Jahren, dass das, was wir in den letzten 10, 15 Jahren mit der Software gemacht haben, dass wir das jetzt in Zukunft auch mit der Hardware machen werden. Also es gibt zum Beispiel dieses Open Source Ecology Projekt, das ist ziemlich toll, gegründet von einem einem Physiker aus den USA, ein Pole, der in den USA lebt, der sich halt mit Fusionsenergie auseinandergesetzt hat, also theoretische Physik. Und der hat irgendwie so nach 5 bis 10 Jahren akademischer Laufbahn gesagt, so nee, kann irgendwie nicht so richtig mehr mein Ding und weiß ich auch nicht, was bringt mich nicht weiter. Ich will jetzt Landwirt werden, kleiner Farmer und hat sich halt eine kleine Farm gekauft. Irgendwie ist komplett was hat der Andreas bis neulich gemacht? Der war doch auch so IT-Sicherheits-Spezialexperte. Macht er, glaube ich, immer noch. Und dann, der hat ja auch, also das fand ich auch so geil in dem Podcast irgendwie, er hat ja auch gesagt, so mit einer seiner Beweggründe war ja, wie kaputt diese IT-Sicherheitswelt ist und dass er damit auch nicht mehr so richtig zurechtkam oder beziehungsweise nicht mehr glücklich war. So, ne? Ja. Also, der arbeitet da in einem Job, wo er viel Elend sieht, so, ne, jetzt also nicht human Elend, aber so IT-Elend und sagt, das kann ich mir nicht mehr antun. So, ja. Das kratzt mir an den Nerven und ich mache jetzt mal das mit dem Bier. Ja, total cool. Und was diesem armen Menschen da, diesem Physiker allerdings passiert ist irgendwie, der hat sich dann auch einen kleinen alten gebrauchten Trecker gekauft und so. Und dann ist eben halt irgendwie innerhalb kürzester Zeit 2-mal dieser Trecker in den Arsch gegangen. Das hat ihn dann jedes Mal irgendwie $1,000 Reparatur gekostet und er war Konkurs. So. Und da hat er gesagt, es kann nicht sein, dass ich irgendwie für dieses blöde Teil da an diesem Trecker und hat angefangen, okay, dann designe ich jetzt erstmal meinen eigenen Trecker und hat angefangen, einen eigenen Trecker zu entwickeln. Das war, glaube ich, so das erste Projekt und daraus ist dieses opensourceecology.org Projekt entstanden und die haben sich jetzt, also mittlerweile weltweit und so, Leute, die da mitmachen. Und die Idee war halt, sich mal zu überlegen, wenn wir jetzt irgendwo auf einer grünen Wiese sind und sich ein paar Leute zusammentun, tun und jeder seine 4000 Quadratmeter nimmt. Was brauchen wir, um ein lebensfähiges Dorf from the scratch aus dem Boden zu stampfen? Also was sind so die fundamentalen Technologien? Ne? Das ist dann irgendwie ein Trecker, das ist eine Ziegelpressmaschine, das ist irgendwie eine Fräse, ein Backofen, so, das sind glaube ich so 50 oder 60 Maschinen, die halt natürlich auch gegenseitige Abhängigkeiten haben. Und die wollen die jetzt halt komplett Open Source Design durchmachen. Also es gibt also verschiedene Stufen, erstmal Idee, dann Design, dann Prototyp, dann Testing und dann halt hinter finale Version. Die haben ein Wiki, da kriegst du die ganzen hydraulischen Schaltpläne, du kriegst die CAD-Zeichnung, du kriegst YouTube-Videos, zum wie man die Maschinen zusammenbaut. Sprich, dieser Trend, den wir da mit der Software gesehen haben, ich glaube, das wird jetzt auch mit der Hardware kommen nach und nach. Wollte ich gerade sagen, ich kenne da jemanden, der da auch Spaß dran hätte. Also lohnt sich die Webseite sich wirklich mal anzugucken, Open Source Ecology. Es ist aber auch nicht ganz neu. Ne? Ich meine, dass das jetzt Ganze übertragen wird aufs Web oder so, das ist natürlich eine Neuigkeit dabei, aber zum Beispiel John Seymour, das ist ein Engländer, der... Für unsere Hörer möchte ich an der Stelle mal, ne, wenn das hier klingt, dass der Fitz total schlau wäre, ist er nicht, der recherchiert nämlich die ganze Zeit in seinem Wikipedia natürlich. Ich kam nur gerade nicht auf den Namen, deswegen habe ich auch nachgeschaut. Ich bin ja nicht doof, ich weiß ja, wo alles steht. Nein, dieser John Seymour, der macht das schon seit Jahrzehnten. Der ist halt kompletter Aussteiger und hat da auch Bücher darüber geschrieben und beschreibt halt in seinen Büchern auch alles Mögliche, wie du ein Hochbett baust, wie du eine überwinterst und wie du Schnaps brennst und wie du Bier brauchst und so weiter. Also das ist ein komplett autarke sehr sympathischer Mensch. Ja, natürlich. Hochbett, ja. Schnaps, Bier. Also ich habe da ein Buch von schon ein paar Mal gelesen und das ist total interessant. Also ist auch mein Fernziel irgendwie mal. Also Aussteiger, das ganze Thema so Aussteiger, ne? Also als wir beide uns unterhalten haben, ging es ja so darum, wie man sich selbst versorgen kann, aber dann immer noch so in einer Gemeinschaft, also mit mehreren, so wie du das machst da mit deinem Bauernhof und mit den anderen Leuten da. Und ich hatte halt auch mal, als es mir mental nicht so gut ging, hatte ich halt auch mal so diese Gedanken des Komplettaussteigens irgendwie, ne? So, keine Steuern mehr bezahlen, kann nichts mehr machen, hier Tür abschließen, spazieren gehen, ja. Gucken, wo du ankommst. So. Und also das ist halt auch so, da würde ich auch gerne mal einen Podcast mit einem machen, der das mal gemacht hat und dann vielleicht auch entweder mit Weg zurück oder ohne Weg zurück. So. Aber diese Erfahrungen, die da gesammelt wurden, das muss, glaube ich, auch, das dürfte einen mental weiterbringen, so das mal getan zu haben, egal mit welchem Ausgang. Ja. Aber da gibt es auch viele Leute, die jetzt gerade, also auch Obdachlose, die halt früher irgendwie Banker waren irgendwas und die dann halt eben auch dann einen Koller gekriegt haben. Was heißt ein Koller? Das ist ja mittlerweile ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem. Ja. Dieses Burnout-Syndrom ne, und Depressionen und so. Also ich denke mal, da sind viele auf einer Rolle, die früher mal richtig was dargestellt haben oder Ärzte waren oder sonst irgendwas. Und ich kenne zum Beispiel auch einen, oder der mittlerweile ist ja leider verstorben, der hat sich mal irgendwie so ein Waldstück gepachtet und hat sich da eine Hütte reingesetzt und hat dann da gelebt. Ne? So ohne Strom, ohne Wasser, fertig. Wenn es ans Duschen oder Baden ging, dann ist er halt ins Schwimmbad gefahren oder zu Bekannten oder so. Und wenn er mal Strom brauchte, hat er sich ein Aggregat angemacht und fertig. Und hat sich da halt eben sein Zeug angepflanzt und lebte da so glücklich vor sich hin, bis er dann irgendwann das Ding da geräumt gekriegt hat. Ja, wollte ich gerade sagen, das geht ja in Deutschland schon nicht, selbst wenn es... Also, das ist selbst unsere scheiß Bürokratie. Selbst wenn du es für dich selbst bestreiten könntest, darfst du es nicht. So, ja. Ne? Ja. Willkommen in Deutschland. So. Aber die Partys da waren dann grandios. Ja. Ja, aber das stimmt. Ne? Also zum Beispiel, wir haben eine Meldepflicht, so, damit fängt es ja an. So, ja, also du musst deinem Staat hier in Deutschland immer sagen, wo du gerade bist. So, das ist zum Beispiel ein Unterschied zu England. Also die wollen das da jetzt auch machen, aber da ist es traditionell eben nicht so. Und das wusste ich vorher auch nicht. Da gibt es in England auch so eine Szene, ich habe den Namen jetzt vergessen von den Leuten, aber so im Prinzip Leute, die über Land ziehen, also noch tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise, ja, so ein bisschen hippie-mäßig, Bauwagen, kulturtechnisch eben ohne festen Wohnsitz und halt umherziehen irgendwie. Das hatte ich aber, als ich in Berlin gewohnt habe. Ich habe mal vor um die Jahrhundertwende habe ich in Berlin gewohnt. Das hört sich jetzt geil an. Jahrtausendwende war es. Jahrtausendwende, so war es doch sogar. Ja, richtig, Jahrtausendwende. Um die Jahrtausendwende habe ich in Berlin gewohnt. Wir sind so alt. Und da habe ich in Friedrichshain gegenüber vom Stadtpark gewohnt und habe mit Blick auf Stadtpark. Und hinter dem Stadtpark war halt eben auch so ein großer Parkplatz. Mhm. Und da standen dann auch Bauwagen und da haben Leute drin gewohnt. Ja. Ne? Also kenne ich aus Hamburg auch. Da läuft es halt unter diesem Bambule oder lief es. Das war, ich habe in Hamburg studiert und das war so die Schildzeit dann auch und der Schild hat damals dann auch angefangen, da sämtliche Bauwagenplätze räumen zu lassen. Ja, schlimm. Also ich kenne da, also aus Berlin kenne ich halt eben auch noch ein besetztes Haus, also das Tommy Weisbecker Haus, was halt eben mittlerweile völlig von Punks irgendwie durchlebt war und das war eigentlich eine coole Sache. Ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt bei diesen Leuten. Ja, ja. Ja. Leben und leben lassen. Ja, richtig, genau. Ja. Ja. Ja, und so auch völlig ohne Not, ne? Ich meine, also dieses mit der Meldepflicht und tralala, also solange die Leute da friedlich sind und nicht irgendwelche anderen belästigen. Die Not ist ja die, dass die Leute kontrolliert werden sollen und dass das alles schön seine Bahnen nimmt und dass sie auch schön ihre Steuern zahlen. Ja, aber das ist ja diese Überbürokratisierung. Ja, richtig. Weiß ich nicht, also wenn es jetzt einen wirklichen Nutzen hätte, aber ich meine, Steuern ist da wahrscheinlich wenig zu holen bei so einem besetzten Haus, so. Dann was sollen die sich da melden? Ja. Ja gut, ich meine, wir haben natürlich unsere ganzen Workflows auch dran angepasst. Also du kriegst halt irgendwie deine Wahlbenachrichtigung nach Hause geschickt, du musst nicht dich erstmal irgendwo in eine Liste eintragen gehen oder so etwas. Das brauchst du dann natürlich schon irgendwie. Also da hängen eine Menge Verwaltungsprozesse dran, aber so diese grundsätzliche Einstellung. Ja. Na, aber also ich habe zum Beispiel nicht legal die Möglichkeit, mal auszusteigen. Mhm. So für mich für 3-5 Jahre einfach mal abzuhauen. Also legal nicht. Das ist schon scheiße irgendwie. Das ist eine Einschränkung meiner Freiheit. Und zumal das ja gerade wirklich viel mit Freiheit zu tun hat, sich so eine Auszeit zu nehmen. Die Bewegungsfreiheit. Ja. Wahrscheinlich nicht, ohne dass du dauerhaft für tot erklärt werden würdest oder sowas. Ja, das könnte man natürlich tun. Das passiert nach einer Zeit. Sich für tot erklären lassen, das ist ein Weg. Ja, aber was machst du denn, wenn du dann doch wieder zurück willst? Wachst du an irgendeinem Strand auf und sagst, du kannst dich an nichts erinnern. Außerirdische haben. Das gab's auch mal, ne? War das nicht irgendwo, wo so eine Frau irgendwo in England, meine ich, irgendwie an den Strand gespült wurde? Ja. Wo sie, also sie konnte sich an nichts erinnern. War das die, die sich dann wieder erinnern konnte, als sie Klavier gespielt hat? Irgendwas war da. Ich glaube, das war auch so eine Schein. Das war ein Typ. Das war, glaube ich, ein Typ. Ja? Ja. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob die Geschichte echt war oder ob das. Naja, hinterher hat sich ja herausgestellt, dass er sich ja irgendwie rausgewunden hatte. Oder das. Nee, das war doch in Berlin, dieser Junge, oder nicht, der da gefunden wurde. Also irgendwie wurde gefunden ja immer wieder, und wusste es nicht und hat Klavier gespielt und wusste es dann wieder. Ja, irgendwie sowas. Ja. Was man so macht. Klavier spielen. Leider kann ich nicht Klavier spielen, deswegen werde ich mich nicht erinnern können. Mhm. Aber wäre schon echt mal interessant, so irgendwie mal mit Aussteigern zu sprechen. Ich habe auch mal dann so ein paar Seiten im Internet gefunden von Aussteigern, die dann so Tipps geben für andere Aussteiger, wie man das denn so irgendwie dann noch so halbwegs hinbekommen kann. Aber das waren auch schon echt alles immer Kompromisse. Ne? So. Ich empfehle bei YouTube mal Mensch Gottfried einzugeben. Das ist irgendwie vom ARD so eine einstündige Reportage über so einen Typen, der im Osnabrücker Land einsiedelt. Mhm. Obwohl, nee, eigentlich siedelt er nicht ein. Er wohnt da tatsächlich mit seiner Freundin zusammen, aber in zwei getrennten Trakten des Hauses. Und er zieht das halt wirklich komplett hardcore durch. Also verzichtet komplett auf Maschineneinsatz. Wäscht sich mit einem Regenwasser-Molke-Gemisch, mit dem er auch seine. Da nicht auch ganz viel Stroh im Haus rumliegen. Warum liegt denn da Stroh rum? War das nicht? Ist das vielleicht? Nee, das ist es nicht, aber. Okay, dann passt das. Das war ein anderer Fall. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Ja, das meine ich natürlich nicht. Ich habe da auch mal sowas gesehen. Da lag viel Stroh rum. Die hatten aber keine Masken auf. Steffi. Was? Nein! Wo war Two Girls, One Girl? Hoffentlich kennt das keiner der Hörer. Ne? Nee, okay, nee. Ja, gut. Ja, muss man auch nicht kennen. Wenn das kennen würde, wird das nicht zugeben. Ich kenne es. Ich gebe es zu. Ja. Ah ja. So ist das mit dem Aussteigen. Geht nicht. Ist nicht. Wobei mein Traum für die Rente ist ja irgendwie, dass ich mir so ein Unimog oder so ein Ding fertig mache als Wohnwagen und dann einfach losfahre und einfach fahren und dann nicht mehr zurückkommen. Irgendwann bist du halt tot, fertig. Ja, ich sehe das mit dem Segelschiff ähnlich. So. Ja, ich meine, dann kommen natürlich auch, je nachdem, also wie viel Glück oder Pech man hat, kommen halt auch wieder körperliche Gebrechen dazu und dann kannst du es nicht mehr so. Ne? Ist halt auch scheiße. Ja, klar. Aber also ich deswegen finde, das mit den Drogen zu legalisieren. Ja, ist also durchaus. Und wenn Autofahren nicht mehr ist, dann fährst du halt rechts ran, kiffst noch ein bisschen und dann stirbst du irgendwann. Da musst du mittlerweile kannst du dann ja sogar eine Amerika-Tour machen, wenn du im Norden startest und dann im Süden angekommen bist. Da ist es mittlerweile fast schon überall legalisiert, ne? Zu medizinischen Zwecken. Ja, aber selbst in den USA, ne? Also das ist ja Kalifornien, Washington. Ja, ja, genau. Ja. Ja, es also ist alles, auch völliger Irrsinn. Es ist, wir müssen das nächstes Jahr. Wir wollten ja nicht über. Die Piratenpartei sollte. Ja, die Piratenpartei sollte das. Also, beziehungsweise wer da auch immer in den Bundestag reinzieht, sollte das. Es ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Nicht wie die Grünen dann auch immer sagen: Ach ja, wir wussten aber nicht davon, dass irgendjemand hier so eine Plantage hat, sondern dann auch dazu stehen, was wir da machen. Obwohl, wenn man da ganz ehrlich ist, meiner Meinung nach, glaube ich, ist das kein gesundheitspolitisches Thema. Weil die gesundheitspolitischen Fragen sind geklärt seit 15, 20 Jahren. Das ist, also deswegen kann es eigentlich kein gesundheitspolitisches Thema sein. Das ist ein außenpolitisches Thema und das ist ein sicherheitspolitisches Thema und das ist ein Machtthema. Also wieso außenpolitisch verstehe innenpolitisch. Außenpolitisch würde ich sagen. Warum? Also wenn man sich so ein bisschen historisch anguckt, also die Drogenprohibition ist ja noch nicht so alt. Da gab es ja auch einen guten Alternativlos zu, ne? Meine ich. Oder ich ja, den habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Aber es ist ungefähr 100 Jahre her, dass da diese Single Convention, also diese Opium Convention, wenn man sich jetzt historisch betrachtet, angefangen so ein bisschen auf den internationalen Märkten haben im Prinzip die Engländer damit so. Also die haben damals ihr Weltreich aufgebaut. Und haben halt sich irgendwie gerade so aus China diesen ganzen Porzellan und Teezeug und so geholt, hatten aber auf ihrer grünen Insel nicht wirklich tolle Tauschgüter sozusagen. Und dann haben die halt angefangen, gerade aus den neuen Kolonien da in Indien, sich das Opium einzupacken und damit halt in China zu bezahlen. Und das fand halt der chinesische Kaiser irgendwann Käse und hat gesagt, lass mal. Dann haben die Engländer gesagt, im Prinzip dieselben Argumente wie heute. Naja, wir wollen doch nur freie Märkte und so. Wir wollen hier unser Opium bei euch. Das könnte nicht. Sind sie mit Kanonenbooten hingefahren, die berühmten Opiumkriege, und haben sich da quasi den Handel freigeschossen. Und dann, als die Amerikaner dann irgendwann die internationale Bühne betraten, war quasi mit fast das Erste, was sie gemacht haben, war eben diese Drogenprohibition auf internationaler Ebene aufzuziehen. Und jetzt nicht aus gesundheitspolitischen Gründen, sondern ganz klar, also da gibt es auch historische Studien zu, die das mittlerweile wirklich so belegen, das Empire ist aufgebaut auf diesem Opiumhandel. So, und wenn ich da irgendwie einen dicken Player habe und neu aufs Schachbrett komme, dann will ich da diesen dicken Player erstmal klein machen. Und das ging genau durch diese Drogenprohibition. Das wurde dann hinterher weiter genutzt, um dann eben Privilegien zu verteilen. Kann man sich wunderbar angucken, immer wenn irgendwo, was nicht, in Indochina und sonst überall in Südostasien und wo über diese ganzen CIA-Kriege geführt wurden irgendwie, ne? Also wir müssen irgendwie böse Kommunisten da irgendwie platt machen. Immer wieder dasselbe Muster, und da wurde das dann genutzt. Okay, da ist irgendwie ein aufstrebender Rebell, der will irgendwie Kommunisten totschießen. Dann machen wir mit dem einen Deal. Der darf unseren New Yorker Junkies dann auch gerne sein Kokain und Heroin verkaufen, weil davon kauft er schöne Kalaschnikows, um Kommunisten umzulegen. Also das wurde da auch schon immer in Kriegen als machtpolitisches Mittel gesetzt. Und wir waren ja eben bei Libyen und Irak mit dem Öl. Wenn man sich mal die Grafik anguckt, so wie der Opiumanbau so über die letzten 20 Jahre so leicht gestiegen ist, in Afghanistan, der Opiumexport, dann gibt es da irgendwo mal einmal so einen kompletten Einbruch, und das sind die Taliban. Die haben das nämlich wirklich in den Griff bekommen, also in den Griff in Anführungsstrichen mit dem Opiumhandel. Und dann wird auch verständlich, warum auch die Amerikaner in Afghanistan einmarschieren, obwohl es da kein Öl gibt. Man muss sich überlegen, dass die laut Schätzung des US-Justizministeriums jedes Jahr 500 Milliarden US-Dollar aus der organisierten Kriminalität in die regulären Finanzmärkte reinläuft. Also das heißt, ich will mal ganz kurz an der Stelle einhalten. Also alternativlos Folge 15. hat den Titel über die Kulturgeschichte und Ökonomie von Opium, Heroin und Kokain. Mhm. Und das ist echt super spannend. Da haben sie nämlich auch so diese ganzen Geheimdienst, Drogen, Verschwörungstheorien, tralala und eben auch tatsächliche Geschichten, die dann da stattgefunden haben. Habe ich halt auch gehört. Ich meine, man hat das ja immer mal irgendwo, ne, ja, da gibt's Korruption und dies, da, blub. Aber das war, also die hinterlegen das immer sehr schön da mit Fakten und ist ja dann auch alles recherchierbar und nachlesbar. Also krass, echt krass so, was da, was das für ein unglaubliches politisches Druckmittel auch ist, eben diese Drogengeschichten, also auf der einen Seite zu verknappen, um auf der anderen Seite dann damit Dinge zu finanzieren, die man vielleicht so in der Öffentlichkeit mal lieber nicht finanzieren möchte über Staatskassen, sondern dass man da so schwarze Kassen aufmacht, die sich dann eben aus dem Drogenhandel füllen und so. Das war echt eine sehr beeindruckende Folge. Und es ist ja nicht nur das reine Drogengeld. Und da kommt dann nämlich dieser interessante Effekt dazu. Wie gesagt, allein in den USA 500 Milliarden Dollar geschätzt jedes Jahr aus der organisierten Kriminalität in die Finanzmärkte rein. In Aktien und so weiter. Dann hast du an den Börsen nochmal wieder den Effekt, ein Unternehmen ist ja typischerweise nicht so bewertet, was tatsächlich das Eigenkapital entspricht, sondern es ist ja immer überbewertet, wo drin dann quasi die Hoffnungen und Prognosen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens abgebildet sind. Und also was interessant ist, ist sozusagen der Quotient aus Gewinn, den so ein Unternehmen macht, zum aktuellen Börsenkurs. So. Und da ist ein Faktor von 10 durchaus normal. Das heißt irgendwie eine Firma, die 100.000 Jahresumsatz macht, hat dann ungefähr 1 Million Aktienwert an der Börse. Das ist so im normalen Rahmen. Aber du hast dann eben diesen Faktor drin. Das heißt, aus diesen 500 Millionen, wovon geschätzt etwa 500 Milliarden, wovon etwa die Hälfte, 250 Milliarden, nur aus den Drogengeschäften kommt, das wird dann nochmal wieder an der Börse aufgepoppt. Und dann bist du schon bei 2,5 Billionen Dollar Aktienwert pro Jahr. Und wenn du dir jetzt überlegst, wie sensibel unsere Banker reagieren, wenn es irgendwo Probleme mit dem Cashflow gibt in ihrem System. Die nervösen Märkte. Dann werden die berühmten Märkte mal wieder nervös. Wir kennen dann sie, ja. Kann man sich, glaube ich, relativ einfach herleiten, warum das so schwierig ist mit diesen militärischen und machtpolitischen Dingern in der Kombination. Und es gibt kein anderes, also beispielsweise das Kilo Kokain. Wenn du das quasi kaufst, dann bist du bei $500 pro Kilo. Wenn du es im Straßenverkauf hast, bist du bei 125.000 Dollar. Ja. Solche Gewinnmargen, die hast du bei nichts. Die hast du noch niemals bei Waffen. Gibt es nirgendwo anders. Und es wird nur durch diese Prohibition aufrechterhalten. Und damit machen Leute Geschäfte und die haben auch Interesse, diese Geschäfte weiterzumachen. Und das sind, glaube ich, die wirklich eigentlichen Gründe, warum es da nicht vorangeht. Nicht, weil das irgendwie gesund ist oder irgendwie nicht gesund ist. Das ist da, glaube ich, einfach nicht wirklich relevant. Das haben auch wirklich wenige auf dem Schirm, über welche Summen man denn da so spricht, was denn da so umgesetzt wird an Geldern. Also man sagt ja halt, also wirklich so, es ist ein innenpolitisches Sicherheitsproblem, ne? Wenn man jetzt hier die ganzen Drogensüchtigen auf der Straße und tralala, das wäre ja alles ganz fürchterlich, ne? Ist so die gesellschaftliche Sicht auf die Dinge. Und diesen finanziellen Aspekt, den hat man da irgendwie so gar nicht bei auf dem Schirm. Und also wie viele Alkoholiker sind auf der Straße? Das ist ja nun ein hanebüchenes Ding. Also ja. Ich will da fast schon gar nicht mehr gesundheitspolitisch oder sozialpolitisch drüber reden, weil es... Und das kommt noch dazu, die wirklichen Probleme fassen wir deswegen auch nicht an. Ja, wir reden irgendwie, die Politik oder Teile der Politik reden seit 25 Jahren um das scheiß Kiffen. So, aber dass wir irgendwie unsere Altenheime voll liegen haben mit schwerst beruhigungsmittelabhängigen Patienten, da redet gar keiner drüber, weil wir über das Kiffen reden. So. Da haben wir suchtpolitisch oder Suchtprobleme irgendwie. Und also es ist wirklich ein ganz, also ganz seltsames Feld, diese Drogen- und Stoff- und Suchtpolitik, die wir da betreiben. Ja, aber das ist auch einfach mal, um irgendwo einen niedrigschichtigen schwarzen Peter zu verteilen, ne? dass man halt eben dann zeigen kann, hier, guck mal, die da, die kiffen, das sind die Assis. Das wird ja gleichgesetzt quasi schon mit asozialer Penner oder irgendwas. Und ich kenne halt genug Leute auch, die kiffen und völlig normale Leute sind. Wobei ich auch sagen muss, also ich, das mag jetzt an meiner eigenen Filterbubble liegen. Also ich selber hab's halt mit dem Kiffen so gar nicht, paar Mal ausprobiert und weiß nicht, vertrag's halt nicht. Geht mir auch so. Aber ich kenne unheimlich viele Menschen in meinem Umfeld, die entweder kiffen oder kiffen für total in Ordnung halten. Ich kenne so gut wie niemanden, außer vielleicht meinen Großeltern, die da ein moralisches Problem mit hätten, wenn jemand kifft. So. Doch, ich schon. Also ich habe teilweise also Arbeitskollegen gehabt, die dann auch eben dieses Bild aus den Medien übernommen haben. Das wird ja durch die Medien noch mitbefeuert, gerade durch die Medien. Von diesen heruntergekommenen Drogenabhängigen, die dann halt eben mal sehen oder wenn ich diese Leute dann zusammenführe, dann wechselt deren Weltbild halt eben auch. Ne? Dass sie dann denken, ach, die sehen ja ganz normal aus, sind ja ganz normale Leute. Genau. Ja, das ist ich finde auch, also irgendwie sind Alkoholiker gesellschaftsfähiger als Leute, die kiffen, oder? Ja. Was stimmt. Total bescheuert ist. Und ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass das wirklich ganz tief in unserer Kulturgeschichte drin inkodiert ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer das mal so aufgezeigt hat, aber das fand ich auf eine gewisse Art und Weise auch schlüssig. Wenn man sich beispielsweise die biblische Schöpfungsgeschichte anguckt, ja, da sind Adam und Eva da in diesem Paradies und dann essen sie vom Baum der Erkenntnis und sehen dann auf einmal, werden dadurch ja eigentlich erst zum Menschen. Ja, also fangen sich mit diesem Apfel an, in einen Bewusstseinszustand zu kommen, der sie erst zu Menschen macht. Wer weiß, was das für Äpfel waren. Eben. Und in Calvados eingelegte. Und dann kommt dann irgendwie da aus dem Paradies vertrieben und so. Und da hat dann eben die christlich-jüdische, islamische Ethik irgendwie zwei fette Tabus irgendwie rausgemacht. Das eine ist irgendwie das Tabu der Sexualität und das andere Tabu ist irgendwie das, was sich mit Stoffen in irgendeiner Form zu berauschen. So, und du kannst dir andere, wenn du dann zum Beispiel wieder in die indische Mythologie anguckst, irgendwie eine ähnliche Geschichte irgendwie. Also der Gott Soma und der ist dann irgendwie verletzt gewesen und aus dessen Blut ist dann irgendwie so eine grüne Pflanze gewachsen und irgend so ein komischer Rabe hat dann diese Pflanze auf die Erde gebracht und erst durch diese Pflanze haben die Menschen gelernt, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden von den Göttern. So, das ist so die indische Mythologie. Also das ähnliche Ding durch eine Pflanze, aber ganz anders interpretiert. Also zu sagen, das ist ein, also diese Veränderung des Bewusstseins ist da etwas Positives, das ist etwas Gutes. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das kulturgeschichtlich quasi bis heute durchgezogen hat. Das ist interessant in der Bibel oder auch zum Beispiel die Geschichte da vom goldenen Kalb im Alten Testament, wo Moses dann da hoch ist auf dem Berg, da irgendwelche Granitplatten einsammeln. Die kamen halt, die waren irgendwie und dann haben ja die anderen da unten ihr goldenes Kalb gemacht und da irgendwie eine Party drum gefeiert. Völlig normales Zeug. Die kamen gerade aus Ägypten. Das ist dieser komische Stier, ist irgend so ein Sonnengott und die haben dann halt eine Goa-Party gefeiert. Das kannten die halt aus Ägypten so und als Cheffe mal irgendwie auf dem Berg war, haben die das wieder gemacht. Aber es wird halt auch da wieder als frevelhaft und sündig und so dargestellt. Ne? Und das zieht sich, glaube ich, durch unsere Kulturgeschichte durch. Die alten Griechen, da ist es sogar vom Namen her. Die alten Griechen hatten ein Ritual, wo sie dann regelmäßig einen ihrer Leute quasi aus der Stadt gejagt haben und mit Knüppeln und ihn irgendwie auch mit allem möglichen Zeug behängt. Das war dann der Sündenbock. Also was du eben für die jetzige Zeit, so einer, der sozusagen alles Schlechte, auf den alles Schlechte projiziert wird und der wurde dann aus der Stadt getrieben und so weiter. Genau. Wisst ihr, wie der hieß? Nee. Pharmakos. Ja, das war der Pharmakos und das Wort ist dann ja später zur Pharmakologie geworden und so weiter, aber es ist interessant, dass es jetzt genau das ist. Also mit der Abschaffung des Pharmakos sind wir nicht klargekommen und haben uns dann wieder einen neuen Sündenbock geschaffen und das ist halt sozusagen der behandlungspflichtige Drogensüchtige. Das scheint irgendwie so auch in uns drin zu stecken, dass wir immer irgendwie einen Bösewicht brauchen. Ne? Das ist ja durchaus in allen Mythologien auch so. Es gibt übrigens eine Theorie, dass Jesus in Indien mal gelebt hat. Ja, Also, oder der Thomas, zumindest sein Apostel Thomas ist da wohl hingelaufen. Meine Schwester war mal 3 Monate in Indien und da sind irgendwie die Thomas-Christen, die sich halt auf den Apostel Thomas berufen. Und es ist halt eine echt andere Nummer, muss das sein. Sie hat mal erzählt, da war sie dann auch in so einem Gottesdienst von den Thomas-Christen. Also das war halt irgendwie total hinduistisch beeinflusst. Sie kam da rein, erst eine ganze Bude voller Nebel über irgendwelche Leute mit Klingelchen und Glöckchen und dann ging irgendwann ein Vorhang auf. Da standen dann irgendwie so die Priester hin. Also das muss wohl sehr, sehr interessant sein. Also das ist interessant am Christentum, dass es eine unglaublich adaptive Religion ist. Also die sehr, sehr, ne, hier im Rheinland haben sie dann eine Karneval mit einbezogen. Oder so. Nee. Und also das Christentum ist da sehr, sehr adaptiv für ja, vorhandene. Nicht nur das Christentum, das ist ja im Buddhismus auch so. Ich bin ja ein großer Thailand-Fan und da ist halt nun mal der Buddhismus ziemlich ausgeprägt und trotzdem haben die halt eben da die Thais vor ihren Häusern immer noch diese Geisterhäuschen stehen, weil dann die Naturgeister, die vorher da gewohnt haben, wo das Haus jetzt steht, halt ja auch wieder irgendwo wohnen mussten und die kriegen dann immer Essen hingestellt und so und Räucherstäbchen. Und das hat ja mit Buddhismus eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ja. Aber trotzdem sehen die sich als Buddhisten. Aber beziehungsweise es wurde dann interpretiert in die buddhistische Lehre mit rein, warum man das dann machen kann. Ja, also ja nicht wie dann hier auch irgendwelche Rituale, die ursprünglich aus irgendwelchen völlig heidnischen Traditionen sozusagen stammten, die wurden dann irgendwie da rein integriert. Ja. Ja. Das finde ich übrigens auch interessant, die Entstehung der unterschiedlichen Religionen und wo sie entstanden sind und was sie sozusagen zum Mittelpunkt ihrer womit sie sich beschäftigen machen. So. Und da kann man zum Beispiel eben zwischen dem Hinduismus und dem Buddhismus im Vergleich so zu den 3 abrahamitischen Religionen machen, einfach von dem Ort, wo sie entstanden sind. So. Also da Israel, die Mittelmeerküste, das ist halt irgendwie größtenteils Wüste. So. Das heißt, da haben die Menschen gelebt in einem sehr... Ja, und vielleicht kommt da auch wieder was her mit diesem Wettbewerbsding irgendwo auch in einem Wettbewerb mit der Natur. Ne? Also es war hart so und ab und an hat man dann mal einen Hasen erwischt und das war dann irgendwie Glück und das war dann auch irgendwie vom lieben Gott, der hat mir jetzt den Hasen geschickt, irgendwie, damit ich den in meine Pfanne packen kann. Besten Dank dafür. So, während dann halt irgendwie Buddhismus, Hinduismus, die irgendwo im Äquatorbereich irgendwie sind, wo es Regenwald und sowas gibt, wo genau, du einfach die Explosion an Natur hast, ist es natürlich völlig verständlich, dass du da zu deiner mythologischen Grundlage dir die Frage machst, irgendwie, wie sortiere ich mich selber in dieses überwältigende Spiel der Natur irgendwie ein. Ne? Und also deswegen finde ich solchen Kram, ich war früher eigentlich auch immer so reiner Naturwissenschaftler, aber ich merke, dass das so Kulturgeschichte und so weiter unglaublich interessant ist und wie viel von irgendwie 2000 Jahre alten Kulturmustern heute noch bei uns drin steckt. Da bin ich ja ganz anders. Erstmal, also mich interessiert das alles überhaupt gar nicht. Das Ganze, warum ist was wie, ja mehr so, wie ist es jetzt und wie hätte ich es gerne in Zukunft. Ne? Also mich interessiert alles überhaupt gar nicht, warum, was, wie entstanden ist, sondern so, ich möchte gerne, ich habe jetzt halbwegs verstanden, wie heute der Hase läuft so und wie male ich mir jetzt meine Utopie aus, wie es denn in Zukunft sein sollte. Und dieses ganze Religionsding passt da überhaupt nicht in mein Weltbild. Ne? Das ist halt so... Das sind ja schon Realitäten, die man sehen möchte. Also diese Gedanken stammen so ein bisschen aus einem Vortrag, den ich gesehen habe, wo es eigentlich um Tierschutz ging und können wir überhaupt eine tierfreundliche Ethik bei uns machen? Und da war halt die Begründung, das fällt uns eben unfassbar schwer, weil wir aus dieser Kulturtradition kommen, weil im Christentum dem Hasen nichts Besseres passieren kann, als dass er in der Pfanne des Menschen landet. Ja, das machst du jetzt religiös begründet. Ich würde das anders sehen. Ich würde das dann wieder eher naturwissenschaftlich sehen. Ich würde sagen, der Mensch sieht, dass das Tier ihm eben sehr fern ist. Deswegen baut er keine emotionale Nähe zu diesem Tier auf. Deswegen ist das für ihn ein Nutzgegenstand. So kann man es auch argumentieren. Also da wäre jetzt für mich die Religion außen vor. Die Religion hat es transportiert. Okay. Weil wir leben nicht am Mittelmeer in Israel. Das ist ja das Interessante. Leider nein. Das ist ja das Interessante. Also da hat die Religion sozusagen, glaube ich, eben einen Teil dieser Sicht irgendwie mit nach hierhin transportiert. Du musst dir mal überlegen, was wir gemacht haben, als BSE war. Ich habe Fla geschmuggelt. Das war lustig. Wir haben Hunderttausende von Rindern weil die potenzielle Möglichkeit bestand, dass sie potenziell die die BSE haben, was sich vielleicht auf den Menschen übertragen lässt und dann zur Creutzfeldt-Jakob-Krankheit führt. Dafür haben wir Hunderttausende von Viechern geopfert, verbrannt. Und aber genau jetzt traue ich mich mal, wenn man das Wort in seinem Wortsinne nimmt, Holocaustum, dann ist das der Vorgang, wo man ein Brandopfer darbringt für einen bösen Götzen. Und in dem Fall ist es das Kapital. Das ist es nicht vorstellbar. Jetzt bei dem Wetter sterben höchstwahrscheinlich mehr Leute auf deutschen Autobahnen, als damals durch Creutzfeldt-Jakob gestorben sind. Da aber wir kommen ja nicht auf die Idee. Auch im Sommer hören, also wir haben jetzt gerade Winter. aber trotzdem kommt ja niemand auf die Idee, irgendwie, wenn jetzt so Wetterverhältnisse sind wie heute mit Eis und Schnee, irgendwie das Autofahren zu verbieten oder gar alle Autos zu verschrotten. Sag das mal den Teilnehmern von meiner Zange. Also ich meine. Jetzt haben wir doch wieder das Piratenschema drin. Ja, ist ja okay. Aber ja. Ich wollte noch mal zurück auf dieses Kompetitive, was du aus dem israelischen Umfeld siehst, dass das hier nach Europa zu übertragen, ist aber gar nicht so schwierig, weil wenn man sich unsere Jahreszeiten hier anguckt, haben es die Leute hier auch nicht so leicht gehabt. Das ist zwar im Frühjahr, Sommer, alles schön und gut, aber im Winter stehen die halt noch blöder da als die Leute in Israel. Ja, doch, kann man so sagen. Ja. Und die nächste Runde Bier wurde gerade geordert. Ja. Für mich auch bitte. Ja, natürlich. Magenfreundlich. Ja, also wie gesagt, also ich sehe da, also ich versuche auch überall den religiösen Zusammenhang zu meinen, weil ich halt mich selbst als sehr religionskritisch bezeichnen würde, wobei ich auch jedem seine, also ich bin absolut tolerant, was Religion angeht, ja, also jeder soll seine Religion frei ausüben können, egal welche, habe ich kein Problem mit. Ich möchte nicht, dass missioniert wird von niemandem und ich lehne es für mich persönlich ab, aber ich lehne es nicht für andere ab. Ja? Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, wir müssen uns als Gesellschaft von der Religion distanzieren, tralala, aber ich mache das für mich und ich möchte auch von niemandem missioniert werden und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand anders irgendwelche anderen Menschen missioniert. So. Das ist so mein Statement. Und wie gesagt, dieses Beispiel auch mit dem Rinderverbrennen, das würde ich genauso sehen wie in meiner Argumentation davor. Das ist halt dem Menschen nicht nah, dieses Tier. Das ist ein Nutzgegenstand geworden durch Ernährung, Milch, bla. Ne? Dafür haben wir Rinder und sonst haben die bei uns halt keinen Stellenwert. Ja, und dann werden da eben mal 100.000 verbrannt, weil wir einfach gar keinen Bezug mehr dazu haben. Ja, und die Frage, die ich mir halt gestellt habe, wieso ist das bei uns im Westen so? Und warum ist das vielleicht, ich weiß, ich kann es jetzt nicht einschätzen, aber in Thailand ist es wahrscheinlich eher unvorstellbar, könnte ich mir jetzt. Da ist ja das große Thema gewesen, diese Vogelgrippe. Die ist ja auch da in Südostasien zuerst ausgebrochen. Und die haben das halt eben auch relativ schnell im Griff gehabt, als wir hier noch unsere Viecher alle eingesperrt haben. Und die gehen damit auch anders um. Die haben einen ganz anderen Bezug dazu. Eine andere Frage ist ja auch eine Kultur. Das ist eine Frage der Kultur. Also eine andere Frage ist ja auch die Lebensmittelversorgung an sich. Ja, also hier in Europa kannst du es dir eben leisten, 100.000 Rinder zu verbrennen, weil dann frisst er eben noch mehr Schweinefleisch. So, ne? Also ist halt auf jeden Fall gesichert, dass der Mensch auch immer schön viel Fleisch essen kann. Ja? Allein das ist völlig pervers. Ist wieder pervers, dass wir unseren Viechern ihre eigenen Artgenossen zum Fressen geben. Das ist völlig widerlich. Da muss man sich auch nicht wundern, dass es zu BSE kommt. Ja, genau. Aber was ich damit sagen will, ist, also andere Länder, die jetzt ärmer sind, wo vielleicht die Lebensmittelauswahl auch nicht so groß ist, dass man da jetzt groß wählerisch sein könnte, die würden vielleicht auch rein aus Überlebensgründen schon in Erwägung ziehen, die Gefahr einzugehen, das Rindfleisch dann trotzdem zu konsumieren. Also, ja. Und dann sind wir schon gleich wieder bei einem anderen Aspekt. Wir schmeißen die Hälfte unserer Lebensmittel weg. Ja, das ist fürchterlich. War das nicht mehr? Und mit dieser anderen Hälfte, die wir wegschmeißen, könnten wir das weltweite Hungerproblem zumindest rein numerisch lösen. Ob logistisch ist die andere Frage, aber. Aber auf der anderen Seite ist halt eben auch das Problem, dass Milchpulver nach Afrika, das war das Thema, was du gerade anschneiden wolltest, Till, dass Milchpulver nach Afrika exportiert wird und dass dann die Landwirtschaft vor Ort quasi vor die Hunde geht, weil die nicht zu diesen Konditionen Milch produzieren können, ja, wie Milchprobleme mit Wasser. Und wir können es ja auch nicht, sondern wir subventionieren es. Wir subventionieren es dann, genau, weg. Ja, das ist ja diese Doppelperversität, also der EU, und da könnte ich auch jedes Mal durchdrehen. Also das ist schlimmster Postkolonialismus überhaupt, was wir da treiben. Wir haben Subventionen auf die Güter, die wir exportieren im landwirtschaftlichen Bereich, sprich das Milchpulver ist subventioniert, und auf der anderen Seite erheben wir Importzölle für Lebensmittel. Das heißt, es ist nicht nur, dass wir denen woanders auf der Welt ihre Märkte in den Arsch machen, sondern wir nehmen ihnen auch noch die Möglichkeit, potenziell was aufzubauen und dann ihre Märkte aufzumachen, machen, und ihre Güter hier abzusetzen. Ja, ist schon geschickt. Ja. Oh, der Soundboard-Akku ist gleich alle. Das ist leider wahr. Ja, wollen wir noch mal schnell was machen? Ja, wir wollen noch was machen. Und zwar wollen wir natürlich das machen. Das geht aber endlos, ne? Ja, oder eben nicht. Der Akku ist ja gleich alle. Muss ich gleich 2 Stunden rausschneiden aus dem Podcast. Ja, aber was haben wir hier noch? Guck mal hier. So, jetzt wissen wir auch alle, über welche Parteien wir vorhin gesprochen haben. Ja. Ja, was ist mit dieser Partei eigentlich? Was machen die denn so? Schön, weiß ich auch nicht. Ganz schön viel Quatsch, finde ich. Theater. Das ist nichts zu tun, da gehen die Leute sich an die Haare. Ja, ich weiß nicht, ob nichts zu tun. Ja, und dieser Wettbewerb, der jetzt im Moment halt auch stattfindet. Ne? Also ich bin froh, wenn die AfroPampa vorbei ist, dass wir das endlich hintereinander haben. Ey, also dann wollen wir es auch mal eben erläutern. Ne? Also wir sind ja, hatte ich ja eingangs, glaube ich, gesagt hier, alle vier sind wir ja Piraten, alle vier im Landesverband Nordrhein-Westfalen und noch. Was heißt noch? Ja, kommen wir bestimmt heute noch drauf. Meine Nerven. Und da steht eben jetzt, also wir sind ja Jahr 2013, das heißt, dieses Jahr ist Bundestagswahl, und die Listenkandidaten für die Bundestagswahl für Nordrhein-Westfalen werden am kommenden Wochenende gewählt. Ja. Falls die Wahl nicht angefochten wird. Ja. Genau, also voraussichtlich erstmal nichts. Ja, gewählt werden sie. Falls gewählt werden sie, auf die Liste dann ist, dann wird sie noch. Wir wissen auch noch nicht, ob sie gewählt werden, weil wir wissen ja nicht, ob wir da hinkommen. Ne? Weil ist ja in meiner Tagen, und da kommt man ja nur mit Schneepanzern hin. Ja, da sind wir ja wieder mit Winter. Südlich, es ist Südhang vom Himalaya. Aber es schneit auch nie im Januar. Ne? Genau, im Januar schneit es nie in meiner Tagen. Genau. Das habe ich auch der Mailingliste entnommen. Ja. Im Dezember. Nee, also ich bin eben über die Autobahn hier nach Kastrop gekommen, die ist frei, ja, da kann man drüber fahren. Ja, vor allen Dingen, also ich arbeite in Rheinland-Pfalz, ich muss immer durch Sauerland, die kennen sich aus mit Winter, die wissen, eben, was da zu tun ist. Ja, ja, ich habe mir sicherheitshalber schon, der müsste jetzt auch mittlerweile auf dem Weg sein, so einen tibetischen Bergführer mit seinem Esel abkommen lassen. Der sollte bis Mittwoch da sein, und dann werde ich mich mit ihm auf den Weg machen. Kommt mit der Schneeschuhen. Zu Fuß oder? Der kommt zu Fuß. Da sind wir wieder bei der Symbolik, dass du da mit dem Esel kommst. Ne? Ja. Moment, habe ich das gerade gesagt? Nein. Ja. Ja, schauen wir mal. Ja, aber ich bin froh, wenn das endlich vorbei ist. Dann wird es vielleicht auch ein bisschen ruhiger wieder. Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Danach beginnt die große... Erstmal, wir haben doch kein Programmpanik. Nein, danach beginnt erstmal, das war alles scheiße und das hätten wir so nicht machen sollen. Ja, das kommt ja eh. Also genau, also das ist das Erste, was passiert. Quasi kann ich jetzt schon aufschreiben, welche Sprüche kommen werden. Ja, genau. Also es ist auch echt so vorhersagbar geworden, was diese Idioten sich da zurechtschreiben. Und wir sind unter 5%, die Piratenpartei ist faktisch tot. Genau. Also 2009 haben wir alle noch wild onanierend da gesessen, als wir 0,8%. Ich habe nicht onaniert. Man kann auch masturbieren. Also, nein, aber ich habe heute auch schon wieder auf Facebook meine Pinwand vorgeschrieben gekriegt, ich soll da zurücktreten und so, und wegen, weil Piraten sind ja so schlecht, und beim Fußball wechselt man dann auch den Trainer aus, wenn es so ist. Schön ist gut. Ja. Ja, bei der nächsten Hauptversammlung kann man das ja auch machen. Nee, ja, also die Steffi und ich, wir wollen ja den Antrag auf Vorstandswahlen bei der AV Pampa stellen. Ne? Was? Habe ich jetzt gerade für mich beschlossen. Ah, cool. Ich will ja gar nicht zur AV Pampa hingehen. Ich wollte eigentlich euch mal mich überzeugen lassen, warum ich denn kommen sollte. Weil du immer da bist und wir brauchen weiß, dich. Ich weiß, aber ich ringe echt mit mir. Es gibt bestimmt Glühwein. Der weiß, wie er mich kriegt. Ja, Steffi, wie lange kennen wir uns jetzt? Nee, ihr müsst doch mal kommen. Also, er kommt auf jeden Fall. Er kommt auf jeden Fall. Kommst du auch, Steffi? Also wir haben ja auch. Ich halte das denn als alleine zu Hause? Ich kann ja einen Stream gucken, dann rege ich mich aber zu Hause auf und kann den Kopf gegen die Wand schlagen oder so. Und du kannst dich noch zusätzlich darüber aufregen, dass der Stream scheiße ist. Ja, genau. Das ja, noch ein Grund. Ja, das super. Könnte aber auf Ansgar zurückfallen, da wollen wir nicht drüber meckern. Nein. Nein, Ansgar, niemand. Die Technik ist super. Genau, LMV-Blume, immer Daumen hoch. Ja. Ja. Ja. LMV-Blume möchte ich auch wählen eigentlich. Ja, die steht ja ganz gut da auf der Liste. Steht auf Platz 2 von Unterstützern, glaube ich. Mhm. Ey, selbst darüber regen sich die Leute auf, warum denn da jemand da so eine LMV-Blume einstellt. Und das sind die, die auch den Zeitreiseantrag. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und das, genau. Das war auch jetzt wirklich bei mir so das erste Mal, hört sich bescheuert an, aber es war so das erste Mal, wo ich so ein bisschen mit meiner eigenen Partei ins Hadern gekommen bin, dass dieser scheiß Zeitreiseantrag nicht angenommen wurde. Ey, der war so geil. Ich war da leider gerade in der Besprechung irgendwie der Vorstände der Länder und ich hätte gerne was dazu gesagt. Ich hätte nämlich auch dagegen stimmen wollen, weil jeder weiß, wie viel Energie so ein Flugskompensator braucht. Mhm. Und, ist ökologisch. Das ist ökologisch, ja. Können wir das nicht vertreten. Für unsere CO2-Bilanz schlecht, ja. Nee, das ja. geht nicht. Okay, also genau. Ja, so du hast den Vorteil, dann kannst du halt, wenn du dann den Flugskompensator 2 hast, kannst du ihn zurückbringen. Dafür brauchst du nur erstmal die Version 1. Wir machen das dann später wieder stimmt. gut. Ja, gut. Das war ja so ein bisschen die Grundidee, vielleicht für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Also die Idee war, wir haben halt. Ja, man muss sagen, wir haben schon auch alle irgendwie häufiger mal Mist gemacht in der Entwicklung dieser Partei. Und die Idee fand ich ganz großartig, dass die Piratenpartei halt fordert, dass die Erforschung von Zeitreisen eben intensiviert und gefördert wird. Weil dann können wir nämlich zurückreisen und den ganzen Bullshit machen. Sollte auch ein Beauftragter damit eingeführt werden, der halt irgendwie selbstständig auch das Recht hat, ungute Zeitlinien zu korrigieren und dann zurückreist. Das Problem ist, wir haben den nicht angeschlossen und das stand auch in seiner vollständigen Konsequenz irgendwie in diesem Antrag drin und ich fand auch zu Recht, dass jetzt halt auch vorbei ist, irgendwie über Vergangenheit zu meckern. Das können wir uns jetzt sparen. Also das hätten wir haben können mit dem Antrag, aber die Partei wollte es nicht. Ich war sehr, sehr dafür. Till hat sich nur wegen diesem Antrag akkreditiert. Genau. Also ich war ja das Wochenende in Bochum, ich weiß nicht, du hast mich ja auch gesehen, ich war ja etwas missmutig da und schlecht gelaunt und ich habe ja eh so mein Piratentief schon etwas länger. Und ich hatte gar keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. Ne? Und dann, also Fu mag ich ja eh. Ne? Und dann er auf der Bühne, liest er auf einmal einen Antrag und dann Zeitreise. Total geil. Das Erste, was ich gemacht habe, als er seinen Antrag vorgelesen hat, erstmal zur Akkreditierung hingegangen. Und das war ja sonntags, weiß ich nicht, 15 Uhr oder so. Ne? So ich, hallo, ich möchte gerne akkreditiert werden. Wie Fu, wichtiger Antrag. Ja, genau. Ja, und dann auch echt so diese Spaßbefreiten. Also ich stand jetzt im Gang, also in der Halle, in einem Gang. Und dann kriegst du ja so die Gespräche links und rechts mit. Ja. Ne? Und dann, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Und damit wird jetzt hier die Versammlung aufgehalten und blablabla. Bla bla. So völlig spaßbefreite Menschen da. Ne? Und genau diese verbissenen, blutleeren Knilche, die dann da so um mich herum saßen, genau die sind es, die mir im Moment das Leben in der Partei so schwer machen. Weißt du, immer alles muss korrekt sein, immer muss alles so, ne, vernünftig. Ja, und auch ein schönes Beispiel. Da habe ich nämlich letztes Mal getwittert, irgendwie, ich war im Kandidatenportal, alle Fragen beantwortet gehabt. Das habe ich dann getwittert, so, ich habe jetzt alle Fragen durch, schenkt mir jemand Bonuslevel. Mhm. Also wollte ich sagen, stellt mir neue Fragen. Da kam dann von irgendeinem zurück, ja, hältst du das alles für ein Spiel oder was? Ja, ja, ja. Ey, was? Ja, natürlich ist das ein Spiel. Das Kandidatenportal ist auf jeden Fall ein Spiel. Ja, ja, oder? Ja, klar. Ja, ist ein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game. Habe ich auch. Also, ich habe 4 Leute unterstützt, 2 davon sitzen hier am Tisch und die anderen beiden habe ich auch wirklich nur so auf Verdacht unterstützt, habe ich aber auch reingeschrieben, auf Verdacht unterstützt. Und ich habe auch gar keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Echt nicht. Das sind mir zu viele Kandidaten. Ich habe in dieses Kandidatengrillen im Mumble reingehört. Da ist mir schwummerig bei geworden. Und ich habe das nervt mich alles so an. Da fand ich fürchterlich, dass ich quasi nur Fragen zu meiner Vorstandstätigkeit gekriegt habe. Was soll das? Was hat das mit meiner Kandidatur für Bundestag zu tun? Aber das hielt sich bei mir in Grenzen. So 2-3 Sachen wurden angesprochen. Aber ja, wir haben halt eine Menge Mist gehabt jetzt hier. Ja. Was ich auch total ätzend finde, ist, also es ist so eine Zero-Tolerance-Mentalität irgendwie in der Piratenpartei langsam en vogue geworden. Also ich habe zum Beispiel mit einem Piraten, den ich sehr schätze, mit dem ich auch viel zusammen mache, habe ich über dich, Fitz, gesprochen. Ja. Ne? Und da habe ich auch gesagt, so, ja, hier Fitz und Aldus auf jeden Fall, ne, das sind so meine beiden sicheren Manken und dann habe ich noch 2 andere, wo ich auch der Meinung bin, das ist gut und bla. Und dann kam, ja, also der Fitz, gebe ich dir ja vollkommen recht, so, ne, finde ich ja eigentlich auch alles, aber das mit der AV Pampa fand ich total scheiße und deswegen kann ich dir nicht mehr. Ich sage, ey. Das ist jetzt so, und das ist echt kein Dummer. Ja, also jemand, von dem ich eigentlich wirklich eine hohe Meinung habe. Und dann frage ich mich so, weißt du, wenn, also selbst wenn du da irgendwas verbockt haben solltest, wäre das für mich kein Grund, jetzt so darauf zu sagen, okay, nee, dann nicht. So, weißt du? Also ich kann jetzt mal gerne das auch noch hier im Podcast mal sagen, das habe ich beim Kandidatengrillen auch schon gesagt. Für AV Pampa, den Schuh AV Pampa ziehe ich mir komplett an. Das liegt aber einfach daran, dass ich diese Aufstellungsversammlung so schnell wie möglich auf die Beine kriegen wollte, damit wir eben dieses Theater, was wir jetzt haben, möglichst schnell hinter uns bringen. Ja, möglichst schnell hinter uns bringen. Und deswegen, das war überstürzt, okay, das war auch als Vorstand die erste Parteitag, den ich da so gemacht habe oder initiiert mitgemacht habe. Es sind ja noch Leute im Vorstand, die das schon öfter mal gemacht haben. Aber da habe ich eben ein bisschen aufs Glas getreten, um das schnell zu machen. Und das ging dann ein bisschen hoppla hopp. Und in dieser Sitzung, das war ein bisschen. Ich fand das auch kacke. Irgendwie, erstens, jetzt alles rein subjektiv. Ne? Ich habe die Not gar nicht gesehen, das so schnell zu machen, sondern man hätte sich auch Zeit lassen können, um eben irgendwie die Kandidaten vielleicht noch länger kennenzulernen. Wobei ich das inzwischen auch für Quatsch halte, weil da wäre nur noch mehr Scheiße über die Mailinglisten gelaufen. Ja. Also ich fand es auch kacke, aber das wäre jetzt für mich, weißt du, wenn einer mal irgendwo was macht, was nicht meiner Meinung entspricht, dann ist er damit für mich nicht unwählbar. So, ne? Ja. Sondern dann haben wir in einem Punkt, gibt es da jetzt einen Dissens, ne? So, er ist der Meinung. Ja, vor allen Dingen ist es erstmal positiv zu werden. Es ist im allerersten Moment erstmal positiv zu werden, weil es ein Zeichen dafür ist, dass überhaupt jemand was getan hat. Das ist das Resultat vielleicht scheiße, aber... Ja. Deswegen steht man als Vorstand bei den Piraten auch schlechter da, als wenn man nicht Vorstand ist. Weil das glaube ich auch. Du stehst halt sehr oft in der Schusslinie. Und da habe ich auch letztens schon gesagt, hätte ich das mit dem Landesvorsitz nicht gemacht, hätte ich jetzt ein besseres Standing durch meine Sozialpiraten und durch die KV-Geschichten und die Geschichten, wie ich mich früher sonst halt auch eingebracht habe, als Vorsitzender. Zwei Dinge, die sind mir noch nicht so ganz klar. Also eine Sache ist mir nicht so ganz klar. Dieses Ganze, was mich so anbricht, ja, also diese ganzen Menschen, die entweder total humorlos, ernst, tagespolitisch, bam, so keine Utopien, sondern wir müssen jetzt hier die Dackelverordnung mal uns angucken. Ist das eine laute Minderheit oder ist das inzwischen eine tatsächlich von mir im Moment so rein wahrgenommene Mehrheit? Ne? So, das ist eine Frage, die ich mir stelle. Und dann die nächste Sache ist, also die Piraten, die ich damals so kennengelernt habe, als ich dazugekommen bin, die waren halt alle ziemlich rockig so. Ne? Da hat ja auch keiner, ich meine, 0,8% bei der Bundestagswahl, das war ein Riesenerfolg. Da haben sich alle 0,8 war Europa. Ja? Ja. Okay. Ja. Okay, dann, also das war auf jeden Fall, ich weiß, meine erste Wahl war 0,8 war irgendwie, ne, wo ich so vorher was mitgemacht habe. Und war irgendwie ganz toll und alle haben sich gefreut. Und waren die Leute auch so, weißt du, die hatten gar keinen Regierungsanspruch, kein gar nichts, sondern die hatten Visionen, ne, hatten Utopien und haben gesagt, so, und das machen wir jetzt einfach mal. Und Ergebnisse sind erstmal sekundär, sondern die Inhalte, die wir jetzt vertreten wollen, die formulieren wir jetzt mal vernünftig. Genau, das habe ich immer noch und deswegen bin ich gerade so angenervt. Ja, und ich glaube auch, dass ganz viele von den Leuten, die das, die genauso damals getickt haben wie ich, dass viele von denen eben schon abgehauen sind wegen dieser lauten Minderheit. Ein Beispiel davon hatten wir ja gestern hier. So, ne? Und total nachvollziehbar. Nur für mich ist halt im Moment noch die Piratenpartei das geringste Übel und das einzig Wählbare. Aber sobald es da jetzt irgendwie eine Alternative gäbe, die Geilen seien hier mal angemerkt, die mal wieder so dieses, wir lassen das mal mit der Realpolitik und wir machen jetzt hier mal fantastische Utopien, das wäre mir tausendmal angenehmer als eben so... Ja, ja, da habe ich aber einen Einspruch. Also ich meine, wir sitzen jetzt mit deinem Landesparlament und da musst du nun mal Tagespolitik machen. Das mag ja sein, aber ich wollte auch nicht in diesem Landesparlament sitzen. Okay, dann musst du Science-Fiction-Autor werden. Nein, also vielleicht, man sollte vielleicht aber auch nochmal dazwischen, und das ist, glaube ich, auch wichtig jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahl, ist zumindest mal durchzudenken, dass eine Fraktion eben was Eigenständiges ist. Und eine Fraktion ist eigentlich auch nicht mehr, also nicht mehr oder eigentlich nicht so stark an die Partei gebunden. Sie ist gewählt ein Gremium aus freien Abgeordneten, die vom Volk gewählt wurden. Und da müssen wir uns, glaube ich, im Bund auf jeden Fall auch Gedanken drüber machen, wie könnte das Verhältnis potenziell aussehen, wenn wir eine Bundestagsfraktion haben. Das ist ja auch so ein Ding, irgendwie ist ja ein häufiger Vorwurf, dass es ja quasi genauso als wir die Vorstände gewählt haben, die ganzen Kandidaten bei uns im Landesvorstand, die haben in ihrer Rede irgendwie erwähnt, dass sie ja quasi die Brücke von der Basis zur Fraktion auch schlagen wollten. Ne? Das war ja so der Tenor schlechthin, den sie da irgendwie alle drin hatten. Das ist für mich so ein Schwachsinnsargument. Erstens erwarte ich von meinen Abgeordneten, dass sie für mich immer noch erreichbar sind, dass ich in Kontakt mit denen treten kann. Ja. Und zweitens brauche ich da keinen Vermittler. Also, ne? Also wir hätten jetzt zum Beispiel ein Liquid Feedback. Ne? Dann kippen die da ihre Anträge rein irgendwie und jeder kann da was zu schreiben, zu sagen, zu bewerten. Und dann kriegen die da halt Feedback. Und was passiert? Ich gucke auf diese verdammte Mailingliste und da wird sich Wochen und Monate lang über eine Beschneidungsdebatte, da werden Buchstaben verbraucht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann gucke ich in das Liquid Feedback, wo ich mich ja so... Ne? Und da passiert nichts, nichts. Weißt du, also alle große Fresse, alle zu allem eine Meinung. Und es wurde zwar schon alles gesagt, aber nicht von jedem. Und jetzt schreibe ich da auch nochmal was zu. Völlig zum Brechen. Und da, wo man jetzt wirklich mal die politische Arbeit, wo man die Fraktion unterstützen könnte und sagen könnte, mal hier, pass mal, okay, bla bla bla, irgendwie so mal konstruktiv. Ja. Nicht. Nervt. Ja, und das raubt einem dann eben auch so ein bisschen die Illusion, dass das nochmal wieder sich umkehrt dahin, wo es mal herkam, dass eben alle versuchen, eine Utopie zu bauen. Aber da würde ich halt dann eben genau in dem Punkt sagen, dann kann man das doch vielleicht, also das wäre auch das, was mir lieb wäre. Natürlich muss eine Landtagsfraktion oder eine Bundestagsfraktion auch die Themen bearbeiten, die da auf der Tagesordnung sind. Und das sind nun mal halt äußerst selten Zeitreiseanträge und so. Und das ist auch okay. Aber wo ich bei dir bin, auf jeden Fall, ist, dass wir uns das in der Partei erhalten sollten. Weil das können wir ja. Wir haben dann auch immer noch einen Vorstand und eine Basis und machen Programmparteitage. Da ändert sich ja nichts dran, dadurch, dass wir eine Bundestagsfraktion haben. Und wenn die ein bisschen ernster sind, ist das ja nicht der... Ja, aber ich gebe dir ja recht. Und damit könnte ich auch vollkommen leben. Also die Fraktion macht das Tagesgeschäft, die Basis arbeitet der Fraktion zu und die Basis entwickelt Utopien weiter parallel dazu. Ja. Sowas, ne? Und daraus ergeben sich dann ja vielleicht auch wieder Anträge, die man über die Fraktion in die Landtage oder in die Parlamente bringen könnte. Das sehe ich aber nicht mehr. Ich sehe nicht mehr diese Utopien, die irgendwo gebaut werden. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, jetzt, also bis die Aufstellungsversammlungen vorbei sind und der Wahlkampf wirklich zündet. Also ich kann diesen Eindruck, dieses Gefühl irgendwo ein Stück weit auch verstehen. Ich kriege es vielleicht sogar, dann wird Fitz es wahrscheinlich bestätigen können, im Vorstand kriegst du das nochmal eine Nummer heftiger mit, weil sie sich alle dich nochmal ins CC setzen, so ungefähr. Aber wie gesagt, da ist so ein bisschen meine Hoffnung, wenn die Aufstellungsversammlungen gelaufen sind, der Wahlkampf richtig läuft, das habe ich jetzt auch in Niedersachsen gemerkt, wo ich jetzt ein paar Mal zum Wahlkämpfen war, da ist das im Prinzip nicht mehr, weil alle sind beschäftigt mit ihrem Wahlkampf und es geht darum, irgendwie, wie wir die 100 Plakate noch aus irgendwie Landesverband X zu uns hinbekommen und wer wann morgens die Geschäftsstelle aufschließt, damit die ersten noch einen Kaffee trinken können vom Ding. So, dann hast du da wirklich Dinge zu tun und hast auch keine Zeit mehr. Ja, und vor allen Dingen die ganzen Hahnkämpfe und Faunräder, die immer wieder. Also eigentlich brauchen wir immer irgendwo einen Wahlkampf, damit alle beschäftigt sind und alle die Schnur zahlen. Ja, was aber, wie ich finde, auch einigermaßen verständlich ist, da wir zumindest auf Bundesebene noch eine außerparlamentarische Partei sind. Sprich, wenn du irgendwie so als normaler Basispirat kannst du natürlich zwischen den Wahlkämpfen dich in deinen AGs oder Gruppen engagieren, wo inhaltlich gearbeitet wird oder vielleicht auch strukturell gearbeitet wird. Aber dieses Ding, ich tausche mich vielleicht auch mal mit einem politischen Gegner aus, also das, was sozusagen dann hinterher Abgeordnete professionell machen, dass vielleicht dann auch Multiplikatoren wie die Medien über diese inhaltlichen Debatten passiert. Das ist halt so, im Rest des Jahres beschränkt sich dieser Blick aufs Parlament. Und dann kommt ja auch diese Frustration, die man auch bei vielen Piraten hört, so nie berichten die Medien über unsere inhaltliche Arbeit, irgendwie immer nur über die Tralafitti und persönlichen Dinge. Und die sind ja übrigens alle böse, diese Menschen, die da irgendwie Dinge twittern, weil die führen dazu, dass diese Artikel... Aber jetzt, wenn man sich mal kurz einen Moment aus seiner Filterbubble rauszoomt, interessiert es einen Weltleser, den durchschnittlichen Welt- oder Spiegel- oder sonst was Leser, dass irgendwie die Piraten ein Whatever-Barcamp in Essen gemacht haben und da inhaltlich drüber gearbeitet haben? Zumindest auf dieser bundespolitischen Ebene interessiert das die Leser nicht, deswegen schreiben es die Zeitungen nicht. Und da sollten wir dann einfach dazu übergehen, und das halte ich sowieso auch für viel nachhaltiger, gerade weil ich auch Presse im Bund gemacht habe und sehr, sehr viel Kritik, teilweise auch berechtigte Kritik von Piraten gehört habe, aber was ich dann immer gerne gesagt habe, ja, ich weiß, es ist auch nicht gut. Unter anderem aber auch aus diesen Gründen, natürlich können wir uns selber auch verbessern, aber unter anderem aus diesen Gründen. Und was ich glaube, was das Wichtigste für eine gute Pressearbeit ist, dass sich einfach jeder Pirat in seinem Kreisverband KV Star-Pressearbeit gemacht wird, dass man da zu seinem Lokal, zu seiner Lokalredaktion sich einfach mal zum Kaffee verabredet und hingeht und mit den Leuten spricht und ein bisschen erzählt, was die Piraten vor Ort machen. Weil das ist dann auch wirklich interessant. Nicht auf Bundesebene ist es uninteressant, ob die Piraten sich jetzt irgendwie über Steuersystem unterhalten haben, weil das überhaupt gar keine Relevanz hat, weil wir noch nicht im Bundestag sind. Richtig. So, und deswegen, wenn sie über uns, also früher haben wir uns auch immer gefreut, wenn sie uns berichtet, da wäre es uns, glaube ich, auch scheißegal gewesen, ob es um irgendwelche Badewannen-Tweets oder sonst was geht. Da haben wir gestern auch drüber gesprochen. Also früher haben wir ja jeden kleinsten Artikel, das waren ja manchmal immer ausgeschnitten, ein Foto gemacht, getwittert, irgendwo hinterlegt, im Wiki-Pressespiel. Oder das hier, da muss man schon fast fürchten, wenn ein Artikel erscheint, hoffentlich nimmt sie Basis an. Was kommt jetzt wieder? Ja, aber das, was du gerade gesagt hast mit dem kommunal engagieren, das ist durchaus richtig, weil aber nicht nur da kommunal mit den Presseleuten reden, sondern auch zu den Bürgerinitiativen hingehen, auch selbst zum Schützenverein hingehen, mal mit denen sprechen und so weiter und so fort. Da kann man auch drüber sprechen, also für die Partei wäre das sicherlich sinnvoll und, also gebe ich dir recht, ja, die Partei würde das weiterbringen. Aber ich sag mal, den einzelnen Pirat, der das, also sagen wir mal in Castrop-Rauxel, gäbe es 15 Piraten, von denen man 5 kennt, von denen 2, 3 immer zum Stammtisch kommen. Und da ist jetzt keiner bei, der das machen will, so, ne? Dann oder machen kann. Oder machen kann. Nicht kann. Ja, genau. Also, weil, weiß ich, genau. Also, ja. Ist nicht schlimm. Nur in dem Moment, wo dann diese 3 Piraten ihre ganze Zeit damit verbringen, drüber zu meckern, wie scheiße die Bundespresse ist, da würde ich sagen, die Zeit, liebe Leute, wendet doch lieber mal auf und trefft euch mal auf einen Kaffee mit eurem Lokalredakteur und erzählt dem mal, was die Piraten machen, weil damit haben wir, wenn wir das richtig machen und viel machen, ist das, glaube ich, nachhaltiger, viel, viel nachhaltiger, weil die berichten dann, zum Beispiel jetzt gestern der Artikel aus der Meinerzhagener Blättchen oder was, das war ein total ausführlicher Artikel über unsere Aufstellungsversammlung und wie das organisiert ist und wie das alles läuft und so weiter. Das macht eine Lokalzeitung. Die berichten ja sogar irgendwie zweiseitig über das Treffen des Hühnerzüchtervereins. Ja. Und damit erreichst du dann auch wirklich die Leute da bei dir vor Ort. Und wenn wir das an vielen Orten machen, hat das eine deutlich weitere Reichweite, als wenn wir irgendwie tolle Artikel in der Welt, im Spiegel und in der Süddeutschen haben. Die Politik, sage ich mal, wird auch am ehesten auf kommunaler Ebene wahrgenommen, weil da kennt man sich dann und es geht um Sachthemen. Es geht immer um Sachen, die einen auch wirklich betreffen. Wenn es hier jetzt ein Supermarkt ist, der irgendwo eröffnet werden soll, was Schule, zum Beispiel Schrittling ist. Ja, genau. Ja. Genau solche Sachen. Das betrifft die Leute. Und genau da muss man im Grunde genommen dann einhaken. Ja. Und es sozusagen dieses Drumherum, die ganze Show, das Parteipolitische, das ist im Kommunalen deutlich weniger relevant, weil das Thema eben so konkret ist. Ja. So, es ist scheißegal, ob ich jetzt CDU, SPD, wenn die Parkbank oder die Schule oder so, dann ist das ein ganz akutes Problem, wo sich auch nicht irgendwie mit Krampf irgendwie eine parteipolitische Meinung raus ableiten lässt und wo du dann sagst, die CDU ist dafür, sondern da gibt es dann einzelne Abgeordnete oder Ratsmitglieder. Da gibt es auch wesentlich weniger diese Fraktionszwänge. Also dann arbeitet mal CDU und SPD zusammen, dann arbeiten mal die Grünen mit der CDU zusammen, dann arbeitet die SPD mit den Linken zusammen, wie auch immer. Das ist aber nicht eine Aversion aufgrund der Parteizugehörigkeit. Das, was ich hier in Castrop-Rauxel feststelle, ist ein bisschen anders. Da gibt es ja wohl so diese Fraktionshakeleien. Und zwar machen die das so, das ist noch bekloppter, es ist nicht so, dass die nur gegeneinander arbeiten, was ja schon schlimm genug wäre, sondern die klauen sich dann auch noch gegenseitig die Anträge so. Weißt du? Also ja, CDU stellt was ein, irgendwie, SPD ist dagegen und dann bringt sie das in abgewandelter Form selber ein. So, ne? Und dann nur aus reiner Profilneurose, um nachher zu sagen, wir haben es ja richtig gemacht. Ja, gut, so. Das stimmt. Und auf Bundesebene sehe ich da... Und vielleicht auch in dem einen oder anderen Land oder vielleicht sogar in allen. Ich will da jetzt nicht arrogant bei klingen, weil ich finde, das ist übrigens auch ein Punkt, was ich manchmal etwas vermessen bei uns finde, wenn wir so arrogant werden und sagen, wir können das sowieso alles besser und ihr seid doch sowieso alles nur gesteuerte und gekaufte Leute und so. Finde ich sehr, sehr, sehr, sehr kritisch, weil ich würde auch in jeder anderen Bundestagsfraktion unterstellen, dass es da genauso Leute gibt, die mit Idealen da Politik machen und sich den Arsch aufreißen. Das sehe ich ganz genau. Ja, so, das ist so der eine Punkt. Wo ich aber tatsächlich gefühlt ein Defizit sehe, ist eben beim Selbstverständnis oder Selbstvertrauen eines Parlaments. Und da sind nämlich dann genau diese parteipolitischen Sachen meiner Meinung nach ein Symptom für. Dass wir überhaupt über Regierungsparteien im Kontext eines Parlaments reden, ist, finde ich, schon sehr, sehr ungut. Weil meiner Auffassung nach haben wir diese Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive genau aus dem Grund, dass eine Legislative, also ein Parlament, eine der Aufgaben ist, das Handeln der Regierung zu beobachten und kritisch zu beurteilen und eben über den Weg der Gesetzgebung sozusagen den Handlungsspielraum der Regierung festzulegen. Was wir heute haben, wir haben dann irgendwie klüngeln voraus irgendwie diese Koalition, die dann implizit einen Regierungschef quasi stellen, der sich eine Regierung einkauft. Und ja, ich bin gerade so beim Rollenspiel, wenn man so seinen Charakter zusammenbaut, ne, dann kauft man sich ja auch so Skills und Punkte und so. Dann während der Legislatur setzt dann primär der Prozess ein, dass in den Ministerien irgendwelche Gesetze erarbeitet werden, die dann irgendwie wichtig sind, um den Handlungsspielraum so für die Regierung so zu machen, dass die Regierung so agieren kann, wie sie will. Die werden dann in das Parlament eingereicht und diese Regierungsparteien stimmen dann dafür. Ja. Das heißt, im Endeffekt schreibt die Exekutive die Gesetze und das ist halt böse. Und das meine ich mit dem Selbstvertrauen. Und dann würde vielleicht auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen dieses Parteipolitische, das ist jetzt mal so eine Utopie von mir, so ein bisschen aufhören, wenn das Parlament sich wieder wirklich als Kontrollinstanz der Regierung versteht und nicht irgendwie als, zumindest die Regierungskoalition als Abstimmvieh der Bundeskanzlerin, sondern dass auch die Parteien dann im Parlament sagen, wir sind die Legislative und sozusagen unser, in Anführungsstrichen, so ein bisschen unser Gegner ist die Regierung. Und wir versuchen im Interesse des Volkes, die Regierung, die wie ein Vorstand innerhalb einer Partei, so das Daily Business einfach, dass der Kram läuft, da immer ein Auge drauf zu behalten und da im Interesse des Volkes diese Regierung in eine Richtung zu lenken. Und das findet meiner Meinung nach nicht statt. Gar nicht statt, ja. Und deswegen, das wäre so eine der Hoffnungen, die ich hätte, wenn die Piraten reinkommen, dass es Mehrheitsverhältnisse erschwert. Und dass wir vielleicht tatsächlich mal, und ich finde das wäre mein Traum für die Bundestagswahl, dass wir das Experiment Minderheitenregierung auf Bundesebene mal probieren. Das ist mein Hauptanliegen, also irgendwie, dass keine vernünftige Mehrheit zustande kommen Richtig. Kann und dass man immer wechselnde Mehrheiten hat. Ja. Weil dann wird nämlich auch sachbezogen. Wollte ich gerade sagen, dann geht es um die Sache, dann geht es nicht mehr um die Fraktion. Und das haben wir in Münster, es hat jetzt gegen Ende auch nicht geklappt, weil wir jetzt auf einmal dann doch wieder eine explizite oder implizite große Koalition haben. Aber die ersten anderthalb Jahre, wo wir da in den Rat gekommen sind, war ja genau die Situation, dadurch, dass die Piraten reingekommen waren, reicht es weder für Schwarz-Gelb noch für Rot-Grün. Und dann haben wir eben, hat sich keine einzige Koalition gebildet. Und seitdem... Ja, sind im Rat sechs Parteien vertreten. Und es wurde auch eine ganze lange Zeit eben mit wechselnden Mehrheiten. Und jetzt aber, wo es zum Haushalt ging, haben dann Schwarz-Rot gesagt, das kriegen wir unseren Schützenvereinen und Karnevalsvereinen nicht erklärt. Also Berliner Verhältnisse in Münster. Ja. Ja, schlimm. Ja. Bisschen so ist übrigens auch, da gibt es auch zwei Parteien, die nicht bundesweit agieren, die sind halt auch noch mit drin. Neben denen, die bundesweit agieren. Und das da finden auch wechselnde Mehrheiten statt. Ja. Und meine Hoffnung so ein bisschen vom Bundestag ist, obwohl es auch eine gewisse Gefahr ist, ich habe einen schönen Artikel in The European gelesen, die haben dann einfach mal gesagt, ja okay, gerade im Blick auf Merkel, die ja nun wirklich eine ausgewiesene Machtpolitikerin ist, also wenn man bei der Merkel wirklich was fest sagen kann, ist, dass sie ihre Entscheidungen aufgrund der Basis fällt, dass der Erhalt, ich würde noch niemals bei ihr sagen, ihrer Person, sondern des Amtes der Bundeskanzlerin und der Stellung der CDU-Fraktion, was Machtfragen angeht, gewahrt bleibt oder ausgebaut wird. Ich glaube, das ist sozusagen der gemeinsame Nenner, auf dem man fast alle Entscheidungen... Gestern in den Nachrichten hatte ich ja dann auch getwittert, also die dürfen ja eine Woche vor der Wahl, am Wochenende vor der Wahl darfst du ja nicht mehr Umfrageergebnisse bekannt geben. Da hatten sie dann auf Bundesebene eine Umfrage gemacht. Mhm. Und dann irgendwie, die Prozentzahl weiß ich nicht mehr, aber das höchste Ergebnis seit 14 Jahren für die CDU, also für die Union. Ja, tut ja auch sein Übriges dazu, ne? Ja, das ist wirklich halt krass. Aber auch bei der Kanzlerwahl, da ist es doch wieder genauso. Also das wäre auch so eine Traumstelle. Also ich meine, also wieso tritt überhaupt, das ist doch eigentlich eine Verhöhnung der Bevölkerung, wieso treten Kanzlerkandidaten zu einer Bundestagswahl an? Können die bitte mal aufhören? Können die bitte mal warten, bis sich ein Parlament konstituiert hat? Und das Parlament wählt dann einen Bundeskanzler. Und dieser Bundeskanzler benennt dann eine Regierung. Und das will ich nicht vorher wissen. Und da wäre mein Traum, wenn wir irgendwie, ich weiß, man macht keine Personenwahlen im Liquid, aber so um das Grundkonzept. Ich meinte das zu Sebastian am Wochenende. Lass uns doch mal irgendwie Deutschland sucht den Superkanzler machen. Da setzen wir dann irgendwie den Kubicki als Dieter Bohlen dahin. Und dann, das würde mich wirklich mal interessieren, wenn man mal so eine möglichst breite Umfrage macht. Leute, klickt euch mal euer Traumkabinett zusammen. Wen hättet ihr gerne als Kanzler? Völlig ab von Parteien und sonst was. Klickt euch das mal zusammen. Und wenn wir sowas hätten, das fände ich so geil, und dann einfach mal sagen können, so, Frau Merkel, lieber Herr Steinbrück, wir haben hier noch ein anderes Schattenkabinett mit diesen und diesen Leuten. Ob die es wissen, wissen wir nicht von allen. Aber jetzt erklären Sie mir doch mal, warum Sie besser sind als das Kabinett, was scheinbar ein großer Teil der Bevölkerung irgendwie für ein fähiges Kabinett hält. So, sollen wir das bauen? Bin ich dafür. Ja, machen wir. Ja. Cool. So, haben wir für das nächste halbe Jahr auch gearbeitet. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nein, aber sonst nichts zu tun. Aber um nochmal auf den Kanzlerkandidaten zurückzukommen. Wie oft gab es das dann schon in der deutschen Geschichte oder in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Kanzlerkandidat im Parlament einen Gegenkandidaten hatte? Ja. Gar nicht. Ja. Ich bin dafür, wenn wir reinkommen, dann stellen wir auch einen Kanzlerkandidaten. Jo. Stellen ihn auch zur Abstimmung. Ich habe ja schon gedacht, das wäre doch eigentlich... Grünen müssen das machen. Die sind eigentlich nicht, weil ich jetzt unbedingt einen grünen Kanzler haben will, aber die wären in der Lage, und das wäre, also wenn ich Grüner wäre, ich habe ich auch schon bei Grünen für Werbung gemacht, überlegt euch doch mal, ihr seid sozusagen, also wir können das auch machen und das ist dann auch okay und auch als Zeichen, ich sehe jetzt aber nicht das so, aber die könnten das meiner Meinung nach noch ernsthafter machen, wenn die sagen, okay, komm hier irgendwie, Trittin finden wir einen guten Kanzler. Und wir klüngeln jetzt mal mit unseren Leuten und sprechen mal ab und versuchen wirklich mal ein alternatives, vielleicht sogar ein tatsächlich fraktionsübergreifendes, also wirklich übergreifendes Kabinett mal zusammenzustellen und treten damit in den Wahlkampf um die Kanzlerschaft an. Ja. Und auch wenn es nichts wird, für mich würde das einen unglaublichen Respekt bei den Grünen auslösen, wenn ich sage, okay, die machen das wirklich. Denen ist es auch scheißegal, aus welcher Partei du kommst, weil da ist irgendwie ein Wirtschaftsminister vorgeschlagen, der kommt aus der CDU, da ist ein Pirat dabei, da ist ein Parteiloser dabei, was die da vorschlagen. Ja, ich glaube, das wird erstmal zu einer großen Verwunderung in der Bevölkerung führen, weil was machen die da und wieso geht das? Und das, ich glaube, das weiß doch kein Mensch. Ja, ja. Also ich meine, wir wissen das jetzt, weil wir uns damit befasst haben und befassen mussten. Mhm. Aber dass es die Möglichkeit gibt, glaube ich nicht, dass meine Eltern das wissen. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du sowas hast, kannst du natürlich auch die Infostände damit machen. Stellst ein paar Rechner dahin und sagst den Bürgern, hier, komm mal ran. Jetzt kriegt ihr mal deine Leute zusammen, so wie du sie gerne hättest. Das ist nämlich auch eine Idee, die bei uns jetzt... Da müssen wir schon wieder den Georg Schramm fragen, er will nicht am Ende. Das ist jetzt auch eine Idee gewesen, die mir im Soester-Vorstand irgendwie zugetragen wurde, dass man einen neutralen Infostand macht, also ohne irgendwie Parteiwerbung. Und zwar musst du den als Partei anmelden, klar, aber dann auch gar nicht Piratenkram verteilen, sondern einfach da einen Tisch aufbauen, 3-4 Laptops drauf und dann den Wahlomat aufmachen. Ja. Die Bürger anrufen und sagen hier, mach mal. Rennst an dem Wochenende nochmal vorher an den anderen Infoständen vorbei, sammelst die Flyer von den anderen an, legst sie auch nochmal aus. Hier ist das Wahlprogramm der CDU, da ist das der Piraten. Ja, das finde ich eine gute Sache. Ja. Ja. Total schön. Aber so neutrale Werbung machen. Um einfach die Leute dazu. Niedersachsen-Kampagne, das war einer der Aspekte, der so großartig an dieser Niedersachsen-Kampagne war. Nur bitte geht wählen. Ja, ja, klar. Ja, ja gut, aber das zieht sich ja im Grunde durch ja, unsere. Ja, hatten wir schon gemacht. Roter Faden. Ja. Sehr roter Faden, ja. Ja. Aber das ist eine schöne Idee. Und dann je nachdem, was rauskommt, natürlich verteilen wir keine NPD-Wahlprospekte, aber je nachdem, was rauskommt, okay, hier, dann passt das Wahlprogramm, kannst du ja noch mal ein bisschen genauer fassen. Stimmt, genau. Wahlomat machen und dann von den Top 2 gibt es dann immer noch das Wahlprogramm mitgegeben oder genau, so. Ja. Das ist schön. Das auch mal cool. Als Anregung an die Hörer jetzt, das könnt ihr gerne auch so machen, also einen neutralen Pavillon, es muss natürlich kein Piratenpavillon sein, darf kein Piratenpavillon sein. Ja, wenn er orange sein. Ist, ist aber auch nicht wenn so schlimm. Orange. Darf nur nicht Piratenpavillon sein. Hat die Union doch auch als Farbe orange. Ja, aber ich sag mal, diese scheiß weißen Pavillons, die kriegst du für 20 im Baumarkt. Ja. Die Wegfliegedinger, Ja. Super toll, super toll. Aber die Idee finde ich nett. Mhm. Das finde ich gut. Ne? Machen wir. Ja. Ein Grund, in dieser Partei zu bleiben und nach Mannershagen zu kommen. Um dort zu netzwerken, viele tolle andere Piraten mal wieder zu treffen und mit denen solch einen Infostand vorzubereiten und zu planen. Ja, ja Steffi. Ja. Was wir beide ja auch schon festgestellt haben, ist, dass selbst in unserer Filterbubble, so mit dem Piraten, mit dem wir ja engere Kontakte haben, das hat auch mit denen schon immer komischer wird. Dass sie halt auch, dass dieses Tagesgeschäft total auf die abfärbt. Mhm. Ja, und so betriebsblind machen irgendwie. Ja, also, ich bin zum Beispiel schon immer jemand gewesen, der Politiker anderer Parteien also auch bewundern konnte, wenn sie irgendwas Geiles gemacht haben. Ne? Und mal zu sagen, irgendwie ja, geile Aktion von dem Grünen, tralala oder sonst was. Oder gerade auf kommunaler Ebene. Also die ganzen SPDler, die hier im Stadtrat sitzen, mit denen war ich teilweise auf der Schule irgendwie. Total nette Typen. Hier im Straßenwahlkampf hilft man sich gegenseitig beim Aufbauen, Abbauen, was auch immer. Ja. Total easy Kontakt. Und ganz viele sind jetzt echt schon so auf Konfrontation gepolt, was andere Parteien angeht und andere Politiker angeht. So, ne? Ja. Also merke ich so. Ja, also in unserer Filterbubble haben wir da eben so ein paar Experten. Und ich habe neulich auch wieder gegen den Kubicki geraged, aber das kann er auch vertragen, selbst wenn das liest. Der kann das ab, ja. Austeilen muss auch einstecken können. So, aber ich meine, genauso im Wahlkampf hier, was weiß ich, wir haben ja einen FDPler mit dem, also der ist mit meinem Vater relativ gut befreundet, die haben früher mal gesquasht und den kenne ich halt auch schon, seit ich 6 bin. So, ne? Ja. Und im Wahlkampf haben wir uns dann auch echt gegenseitig auf Facebook die Timelines vollgespammt mit FDP ist scheiße, ich bei ihm und er bei mir, Piraten ist scheiße. So, ne? Aber beide immer mit so einem lachenden Auge und total easy. Und das ist ja auch so ein Ding, weiß ich nicht, also ich will ja nicht auf Konfrontation mit anderen gehen, um zu sagen, wir sind jetzt aber besonders gut und ihr seid besonders scheiße, sondern ich will ja ein Sachthema dahin beackern, dass nachher aufgrund der Faktenlage alle sich irgendwie einig sind, dass das und das der richtige Weg wäre. Wobei, also ja, bin ich grundsätzlich auch bei dir, wobei das halt auch nicht immer geht. Ja. Ne, weil, oder eigentlich, da wo es geht, ist das Thema eigentlich überflüssig in der Politik, wenn man es, glaube ich, hart formuliert. Weil Politik doch meiner Meinung nach genau die Fälle abhandelt, wo es keine rational beste Lösung gibt, sondern wo dann eben mehr als eine ja sozusagen auf Werteebene angelegte Begründung ist. Das so, also wenn du jetzt, nehmen wir das Internetthema irgendwie, wenn man sich gerade mal so die Debatte von vor 3-4 Jahren anguckt, dann gab es genau, oder gab es zwei große Gruppen. So, es gab so die eine, nenne ich jetzt mal Piraten oder so ähnlich, die halt sagen, okay, das ist die größte Chance, die wir jeweils hatten, das ist das Beste, was der Menschheit passieren könnte. Das bietet unglaubliche Chancen. Und eine andere Gruppe sagt, das ist gefährlich. Das kann der, mit den vielen Informationen kann der Mensch nicht klarkommen. Das persönliche Ding geht verloren. Also diese ganzen Dinger, die Gefahr. Und wenn man sich die Debatte dann so ein bisschen angeguckt hat, faktisch haben die dieselben Dinge beschrieben. Sie haben über, also es war jetzt nicht, dass die einen nicht inhaltlich oder verstanden hätten oder real die Sache anders. Also sie haben unterschiedliche Schlüsse daraus gezogen. Unterschiedliche Schlüsse, die eben aus unbewussten Wertemustern resultieren. Gebe ich dir recht, aber mein Einwand an der Stelle ist jetzt, die Union wäre niemals dazu bereit, zu sagen, okay, also wir haben jetzt das wirklich mal unabhängig von dem, was wir 2009 gefordert haben, haben wir uns jetzt da mal 4 Jahre Gedanken drüber gemacht und eigentlich habt ihr recht und wir wollen die Vorratsdatenspeicherung nicht. So, kann ich mir bei der Union vorstellen, haben sie mit der Atomkraft auch gemacht. Ja, okay. Also das ist, und das ist der Aspekt CDU oder Merkel-CDU, der da auch eben in dem eben erwähnten European-Artikel angesprochen wurde. These: Merkel arbeitet machtpolitisch. Und wenn ich mir jetzt die jetzige Koalition angucke, ist, glaube ich, die FDP, der jetzige Koalitionspartner der Union, so ungefähr genau das Gegenteil von dem, wo die Merkel, glaube ich, Bock drauf hat. So. Und das ich würde jetzt einfach mal die steile These wagen, dass wenn von mir aus auch die FDP wieder reinkommt und die Piraten auch reinkommen mit gleicher Prozentzahl, dass eine Merkel-CDU sagen würde, große Koalition. Okay, dann überlassen wir jetzt irgendwie ein, zwei Piraten, irgendwie von mir aus sogar Teile der Innenpolitik. Von mir aus opfern wir sogar irgendwie die Vorratsdatenspeicherung. Aber dafür besetzen wir dann das Wirtschaftsministerium, das Außenministerium. Das würde ich einer Merkel-CDU zutrauen. Dass sie da wirklich ganz kalt machtpolitisch sagt, ich habe jetzt die Wahl zwischen irgendwie wieder 4 Jahre Schuljungen Tralafitti mit der FDP oder die Piraten sind neu, die kann ich irgendwie mit einem ihrer Themen abfüttern. Und das muss man vielleicht auch kritisch sehen. Also das kann man natürlich auch drüber nachdenken. Man sieht es ja auch, so ein Peter Altmaier, ich will ja jetzt keine Conspiracy-mäßigen Intrigen vermuten, dass der Altmaier losgeschickt wurde von der Merkel, um irgendwie die Piraten einzugarnen. Aber er macht es ja auf eine gewisse Art und Weise. Und ist ja auch nicht ganz unerfolgreich dabei. Also man ist ja stolz, wenn man schon mal bei Peter Altmaier irgendwie einen Kaffee trinken war im Büro. So. Und da müssen wir, glaube ich, ganz intensiv miteinander dann auch reden oder die Piraten, die dann dahinter im Bundestag sind. Weil was ich, glaube ich, nicht möchte, ist, dass dann irgendwie, vielleicht reichen ja 2, 3, 4, 5, 6 Piraten, die sich einlullen lassen. Und dann sagen, ach guck mal, mit der Union, die haben uns so tolle und vielleicht noch niemals in offiziellen Koalitionsverhandlungen, aber dass das etwas ist, was so strahlt und was einem so schmeichelt, wenn man umgarnt wird, dass man sich davon einwickeln lässt. Also das kann sowohl positiv sein, weil es uns eine gewisse Position gibt, aus der wir heraus verhandeln können, aber ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, wenn man da nicht aufpasst, dass sich dann eben Teile der Fraktion vielleicht einwickeln lassen und was dann in dieser Partei los ist, das möchte ich gar nicht wissen. Ja, das gibt Mord und Totschlag. Dergleichen. Ja. Aber um nochmal zurückzukommen darauf, dass CDU und FDP eigentlich gar nicht so gut miteinander koalieren können, das hat ja auch einen historischen Hintergrund. Ich meine, die liberale Bewegung, die ist ja im Grunde genommen die erste politische Bewegung nach der Monarchie gewesen. Ne? Und also kann man im Grunde genommen von der Zeitleiste, wie die Parteien entstanden sind oder die Grundgedanken hinter den Parteien, eigentlich sagen, erst gab es die Konservativen, oder die gibt es schon Urzeiten, dann sind die Liberalen entstanden und dann erst die Arbeiterbewegung und dann die Grünen. Also im Grunde genommen, die liberale Bewegung ist ja entgegen der Konservativen entstanden oder entstanden, weil es nur die Konservativen gab. Ja. Deshalb können die auch gar nicht zusammengehören. Nee, eigentlich nicht. Ja. Und es kommt eben diese 10 Jahre, wo die FDP nicht in Regierungsverantwortung war, das kommt, glaube ich, noch dazu. Sprich, diese gesamte Bahr, Rösler, sonst was Generation innerhalb der FDP, die hat ja nur Oppositionspolitiker auf eine gewisse Art und Weise gelernt. Und zwar auf eine total krasse. Wenn wir irgendwann mal wieder an der Regierung sind, machen wir das mit Schwarz. Und wir sind halt Opposition, deswegen müssen wir angreifen, polarisieren und so weiter. Und da kann man über den Westerwelle denken, was man will. Der ist ein großartiger Oppositionspolitiker. Also nicht inhaltlich, sondern von der Rhetorik, wie er Themen angeht, wie er Themen aufgreift, anspitzt, in die öffentliche Debatte einträgt. Nur das ist halt eben extrem das Gegenteil von dem, was du von einem Außenminister erwartest. Ja, und das finde ich ja jetzt im Moment auch... genau dasselbe bei den Linken. Der Gysi ist auch ein brillanter Redner. Und was er im Bundestag von sich gibt, das ist exzellent. Der beste Redner, den der Bundestag im Moment zu bieten hat. Ja. Aber stell dir mal in der Regierung vor. Ja. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Weil der kann seine Qualitäten auch gar nicht nutzen. Er ist ein unglaublich guter Analytiker, aber die Lösungen, die sind halt eben noch aus dem Kommunismus, die er dann als Alternative dazu anbietet. Und das, genau dasselbe. Und deswegen finde ich auch eigentlich unsere Parteifarbe sehr schön. Orange ist eine Mischung aus Gelb und Rot. Gelb. Ja. Und was man so vielleicht auch zu dieser historischen Entwicklung sagen kann, dass der Gedanke kam ja auch mal, dass man vielleicht so Lebensabschnitte einer Partei irgendwie definieren kann. Also, und also das habe ich mal irgendwie sowohl bei SPD als bei Grünen als auch bei Piraten durchgedacht. Es gibt halt irgendwann eine Veränderung oder eine Erkenntnis, die erstmal eine super kleine Minderheit überhaupt erst hat. Das kann irgendwie sein, oh wait, wir ziehen gerade alle vom Land in die Städte und fangen an in Fabriken und nicht mehr auf Höfen zu arbeiten. Das ist eine Veränderung. Und daraus ergeben sich Veränderungen der Zustände, der sozialen. So. Und irgendwann wird das Thema mehr und es schließen sich Leute zusammen und gründen dann eine politische Partei, die sich dieser neuen Veränderung anzieht. Aber es ist immer noch das absolute Randgruppen-Minderheiten-Thema, was noch niemand richtig auf dem Schirm hat. Und dann ist es die nächste Aufgabe einer Partei, dieses Thema aufmerksam zu machen, dafür zu werben. Werden sie das tun, bekommen sie dann, wenn sie erfolgreich sind, irgendwann Zuspruch, werden in Parlamente gewählt, haben dadurch eine noch größere Multiplikatorfähigkeit, können also auf das Thema immer noch mehr hinweisen. Und dann irgendwann sind wir größtenteils der Auffassung, dass irgendwie Atomenergie keine gute Idee ist und das Mülltrennen eine gute Idee ist. Aber das dauert halt eine Zeit. Über diese Bürgerbewegung oder Leute, die ein Ding sehen, ja. Parteigründung, werben. Und dann kommt irgendwann der letzte Abschnitt, wo, glaube ich, jetzt die Grünen gerade reingehen, dass sie dann über eine Zeit das zum einen inhaltlich so in der Bevölkerung geprägt haben, dass dann aber auch Wahlergebnisse, die sozusagen zum Regieren befähigen. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo man dann diese ganzen Sachen, die man vorher theoretisch und im Kopf aufgebaut hat, dann umsetzen muss. Das wäre jetzt die Energiewende bei den Grünen. Und dann ist halt die große Frage, was kommt danach, wenn das fertig ist? Zum Beispiel bei der SPD. Ähnliche Geschichte, Land, Stadt, Industrialisierung, Arbeiterklasse neu, müssen irgendwas schaffen und dann gibt es Gewerkschaften und dann gibt es Arbeitnehmerrechte, alles sozusagen dann umgesetzt und dann sind sie fertig. Was dabei aber passiert ist, dass so eine Partei natürlich dann, bist sofort dran, eben noch das Ding zu Ende ausführen. Ja, danke. Wenn du dann das irgendwie machst, 60 oder 100 Jahre lang, dann baust du natürlich auch immer mehr irgendwie so eine Struktur und so ein Zeug auf, von denen dann hinterher, also ist ja schon bei uns schwer irgendwie zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich piratisch und wie sind unsere Anträge und beißt sich das nicht mit Alten beschlossen sein. Aber in einer Partei wie der SPD muss ich irgendwie, wenn ich einen Antrag stelle, den ja theoretisch erstmal gegen 120 Jahre Parteitagsgeschichte irgendwie gegenchecken, ob ich jetzt nicht meiner eigenen Position von vor 80 Jahren auf einmal widerspreche. Das heißt, dadurch wird es unglaublich träge und schwer, noch wieder neue Sachen machen. Und da würde ich jetzt aus meiner jugendlichen Position sagen, dann ist eigentlich das Lebenszeit, also stellt euch das jetzt mal, jetzt bin ich mal utopisch, vor, die CDU und die SPD sagen, okay, wir sind eigentlich fertig mit unserer Programmatik, wir lösen uns jetzt auf und verteilen uns nochmal komplett neu über die anderen Parteien. Wie awesome das wäre, wie produktiv und toll das wäre, aber das passiert euch nicht. Ja, aber das, so, jetzt darf ich. Jetzt darfst du. Ich finde, dass eine Partei am produktivsten dann ist, wenn sie gerade in der Position ist, wie wir jetzt gerade, wir Piraten jetzt gerade sind. Wenn man sich das anschaut, wie die Sozialpolitik entstanden ist oder überhaupt diese Sozialversicherung und so weiter, das hat Bismarck eingeführt, damit die Roten nicht so viel Macht kriegen. Also quasi die besten Ergebnisse erzielt man eigentlich, wenn man eine potenzielle Bedrohung ist, zu einer Macht zu werden. Aber selber noch nicht an der Regierung ist. Ja. Weil wenn du nämlich irgendwann mal, um bei der SPD zu bleiben, das ist ja nicht nur gegen 120 Jahre oder 150 Jahre Parteigeschichte abgleichen, du musst es ja auch gegen eine halbe Million Mitglieder abgleichen. Ja, und da kommen einfach so viele Leute dann zusammen und so viele, das merken wir jetzt, ja. das wird immer schwieriger und es wird auch immer schwammiger. Und das siehst du auch bei den Grünen, die auf einmal, wie eben schon mal gesagt, wir haben diese Farben nicht, diese Pflanzen, ja? Ja. Im Parteitagsbüro. ja. Ja. Ja, und da stellt sich ja dann auch wieder die Frage, ist denn diese parlamentarische Demokratie eigentlich so gut? Nein. Ist ja erstmal die Frage. Punkt. Ja, Churchill. Also. Churchill ist halt das Beste, was wir bisher hervorgebracht haben. Also der hat es allgemein auf die Demokratie gesagt. Also Demokratie ist die beste Staat... ich glaube, er hat es ungefähr so formuliert. Demokratie ist eine scheiß Staatsform, aber halt die beste, die wir bisher irgendwie hervorgebracht haben. So. Ja. Ich habe neulich auch wieder irgendwo in einem anderen Podcast, ich weiß nicht mehr welcher, ich glaube, das war der Soziopod, die haben sich über die Evolution der Staatsform unterhalten, ne? So von Königreichen, Monarchie. Über Monarchien, dann Diktatur und dann halt so Demokratie und bla bla bla. Kommunismus. Und wo will man denn mal hin? Mhm. Und da war halt auch so, also das utopische Endziel, jetzt kommen wir mal wieder auf den Titel des Podcasts, ne, so Anarchie und Alkohol, ich meine jetzt mal ohne Alkohol, aber wenn die Gesellschaft als solche halt wirklich ganz, ganz viele Grundbedingungen erfüllen würde, die angefangen von ein bisschen Altruismus auch mal an den Tag legen. und noch tausend andere Sachen will ich jetzt ja gar nicht so breit austreten, halt darauf hinauslaufen sollte, dass jeder Mensch für sich frei ist, aber trotzdem die Gesellschaft auch als Gesellschaft funktioniert. Mhm. Also nicht nur Individuen, sondern immer noch auch der Schwarm, der irgendwie gemeinsam Ziele erreichen möchte, wie eine Energiewende oder sonst was. Aber eben ohne die Anwesenheit von Herrschaft. Also nicht, dass das von oben diktiert wird, sondern dass das aus der Gesellschaft selbst herauskommt. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und also wenn ich es zuspitzen sollte, ist das auch meine politische Haltung. Ich bezeichne mich als Liberalen in dem Sinne, dass ich Liberalismus als den gewaltfreien Weg zur Anarchie durch Abschaffung von Gesetzen sehe. Hm. Um so mal auszudrücken. Und das ist übrigens auch in dem geschichtlichen Kontext ganz interessant. Wir hatten ja anarchistische Gesellschaften in Deutschland, in Europa gar nicht so lange her. Spanien. Also Spanien eben. Und das ist vor allen Dingen auch historisch deswegen meiner Meinung nach interessant, weil es zu der Zeit tatsächlich die einzige sozusagen totalitäre oder durch Zwang sich umsetzende Ideologie war. Also die anderen beiden waren halt der Kommunismus auf der einen Seite wie der Faschismus auf der anderen Seite, die Europa irgendwie unter sich aufgeteilt haben. Und dieser Anarchismus, das war glaube ich in derselben Zeit, ne? Ja, das war zur selben Zeit und das war die einzige wirkliche... Das ist bekämpft worden und also sie haben sich damals als, das ist ja damals aus der Gewerkschaftsszene dann in Spanien, die GSC oder GEG, als Anarchosyndikalisten bezeichnet. Also Anarchismus als Staatsform und der Syndikalismus halt als, dass es durchaus erlaubt ist, eben halt auch sich zu Syndikaten zusammenzuschließen und auch also das die Ziele durch Sabotage und ähnliche Dinge zu erreichen. Das meine ich ja auch also mit Anarchismus halt jetzt nicht wirklich nur, also Anarchismus wird ja oft gerade im deutschen Sprachgebrauch damit assoziiert, irgendwie, was weiß ich, halt, der will sich an keine Gesetze halten und wenn wir Anarchie hätten, würden sie ja alle draußen mit der Axt rumrennen und, ne? Ja, aber das kommt auch wieder aus dem Bild, ne? Dass wir nur kompetitiv sind und den anderen eins auf der Oma hauen. Genau, also der Mensch ist schlecht und er will nur Schlechtes und es braucht einen starken Staat, um eben die Schwachen von den Starken beschützen zu können und dafür brauchen wir eben Regeln und diese Regeln schreiben wir in Gesetze und diese Gesetze setzen wir durch. Ja. Rum. Und die Frage ist ja, ob dieses Menschenbild überhaupt so, also ich würde es heute wahrscheinlich auch noch in weiten Teilen unterschreiben, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es so ist. Also ich würde nicht mit der Axt draußen rumrennen. Aber es ist nicht die Natur. So. Es ist, glaube ich, auch nicht die Natur. Es mag sein, das ist es, was wir ganz am Anfang hatten, diese Ideologie des Wettbewerbs. Konkurrieren. Des Konkurrierens, die ist halt relativ stark und daraus begründet sich dann. Und deswegen würde ich auch zustimmen, es ist nicht nur eine Ideologie, sondern es ist auch real, weil diese Ideologie gelebt wird. Aber das bedeutet nicht, dass es zwingend sozusagen die Natur des Menschen sein muss. Und da würde ich mittlerweile sogar widersprechen explizit. Aber diese Ideologie, sag ich mal, des Kompetitiven, die kommt ja mit, ist ja mit begründet durch die Gier. Mhm. Und da bin ich nämlich wieder ganz, ganz weit in der Vergangenheit, nämlich beim Wie heißt er? August? Nee, nein. Friedrich? Ulf. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Nein. Wir kommen Allmende, bei der Allmende. Allmende, ja. Gott sei Dank. Nämlich, das Problem ist, wenn nicht irgendeiner irgendwas fest besitzt, sondern alle, dann sind wir auch wieder da, dass alle darüber bestimmen müssen. Und dann sind wir auch wieder beim Ting. Und das ist nämlich zeitgleich gewesen. Und da sind wir quasi in grauster Vorzeit, wo wir als Piraten irgendwo auch wieder hinwollen. Das habe ich in meinem Blog mal so beschrieben. Und das Ding ist nämlich eine Vollversammlung. Ja, und ich glaube, das war vor einiger Zeit noch nicht möglich und wir können es jetzt. Und das wiederum hängt, glaube ich, damit zusammen. Mit den technischen Möglichkeiten. Ja. Genau. Finde ich auch, ja. Genau. Weil, jetzt weiß ich, kann ich schon wieder nicht die richtige Quelle nennen, aber ich habe mal gelesen, dass sozusagen der psychologische Aufmerksamkeitshorizont fürs Soziale sich so auf 60 bis 80 Individuen beschränkt. Das ist also das, was die Leute, die ich sozusagen emotional erfassen kann. Ja. Das ist, ne, die Familie, Arbeitskollegen, so das normale Zeug irgendwie. Und, aber wenn ein Flugzeug irgendwo abstürzt, dann muss der Nachrichtensprecher mindestens noch ein Kind erwähnen oder dass ein Deutscher an Bord war, damit es mich überhaupt noch erreicht, ja, diese Nachricht. Ja. Und historisch haben wir dann, wenn wir irgendwas Größeres bauen wollen, immer so hierarchische Organisationen gebaut, um halt das Kommunikationsdefizit wieder loszuwerden. Weil wenn ich jetzt auf einmal mit 2000 Leuten machen will, dann klappt das eben nicht mehr und dann mache ich eben eine große Organisation und die baue ich dann wieder hierarchisch auf, damit auch die Kommunikation noch klappt. Also wenn unten mit unten reden will, geht das einmal über oben und dann wieder zurück nach unten oder so. Weil wenn die jetzt auch noch anfangen sollen, untereinander, also horizontal zu sprechen in so einer Gruppe, dann das geht nur durcheinander irgendwie, wenn ich nur Briefe und vielleicht noch ein Telefon habe oder so. Ja, das sehen wir auch in unseren Mailinglisten ja schon. Genau. Und jetzt können wir aber auf einmal uns relativ kurzfristig, relativ schnell und schlagfähig zu kleinen Bündnissen zusammenschaffen. Und das, finde ich, sieht man auch in der jüngsten Geschichte. Sowas wie Anonymous ist so das klassische Beispiel. Da finden sich Leute zu einem ganz konkreten Thema zusammen, bearbeiten das Thema und lösen sich danach vielleicht auch sogar wieder auf. Also gründen nicht erst eine Partei und oder einen Verein und machen das und beschäftigen sich 2 Jahre mit Vereinsgründung und so. Und hinterher will keiner mehr, obwohl eigentlich niemand mehr den Sinn in diesem Verein geht, den Verein wieder auflösen, weil man, es war ja so viel Arbeit, den aufzubauen. Und da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt sich verändert, weil es eben möglich ist, dass ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt hier irgendwie mich gegen das Thema einsetzen, dann rufe ich einmal, ich finde das doof, dann melden sich 20 andere, die sagen, ich finde das auch doof und dann mache ich mit denen zusammen was dagegen. Und wenn wir fertig sind, dann machen wir wieder was anderes. Sprich so völlig non-hierarchisch, horizontal. Und das wäre vielleicht eine Lösung für dieses Problem, dass wir jetzt nicht dieses Problem lösen müssen, dass wir nur 80 Leute erfassen können, sondern dass wir immer noch 80 Leute erfassen, aber dass jeder seine Netzwerke selber baut und dann kommt es dann zu so Ad-Hoc-Netzwerke und die überlappen sich dann auch. Ich bin vielleicht im selben Netz wie Fitz, in dem einen, in dem anderen wie du, aber du hast auch wieder ein anderes, du hast nochmal wieder ein anderes und dadurch ist das dann wieder möglich. Aber wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt ein hierarchisches Europa, dann ist vollkommen klar, dass irgendein Franzose in Bordeaux sich einen Scheiß dafür interessiert, ob bei uns die Straßenlaternen in Münster grün oder rot sind. So, ne? Aber wenn das ein Straßenlaternen-Spezialist ist, der findet sich dann vielleicht irgendwie mit ein paar Münsteraner, die Interesse an Straßenlaternen haben, vor ihrer Haustür zusammen und kann dann dort etwas tun. Deswegen finde ich den Föderalismus ja eigentlich auch eine grundsätzlich gute Sache. Und das sollte auch viel mehr wieder in den Vordergrund treten. Ja, und da eben auch dieses. Und da sind wir übrigens auch wieder bei der Kommunalpolitik, mein lieber Till. Ja, ich spreche gar nicht die Notwendigkeit von Kommunalpolitik ab. Ja, also das sehe ich ganz genauso und das ist auch wichtig. Und ich hätte auch gerne in Kastrop gerne gute Leute, die das machen wollen. Und ich würde die auch, wo ich nur kann, irgendwie unterstützen. Aber allein schon wegen meiner Interessensgebiete gibt es für mich zur Kommunalpolitik keine Schnittstelle. Also innenpolitisch brauche ich in Castrop-Rauxel, weiß ich nicht, so. Ne? Das ist halt begrenzter Horizont, um nicht zu sagen sehr stark. Oder, ja, aber auch in Castrop-Rauxel wird im Stadtrat entschieden, ob irgendwo eine Überwachungskamera hinkommt, zum Beispiel. Ja, aber da ist das Schöne an Castrop-Rauxel, das findet hier im Moment nicht statt. Also von daher. Oh, Blitzer habt ihr eine Menge, habe ich schon gesehen. Ja. Ja. es gab auch ein wunderschönes Foto 2009 irgendwie, hatten wir plakatiert, da gab es auch von der Piratenpartei NRW dieses Bild mit dieser Überwachungskamera und ich weiß den Text nicht mehr, wir wollen den... Bist du jetzt sicher? Gläserne Bürger, ja, fühlst statt, du dich jetzt sicher? Gläserne Stadt statt, ja, gläserne Bürger. Irgendwie sowas, genau. Ja. Das haben wir halt auch an so einem Blitzer aufgehangen. Ne? Das hat es dann natürlich auch sofort in die Kommunalpresse geschafft und so, das war nett. Ja. Ja. So, der Fitz hat schon auf die... Ach, der Fitz, der Alias hat auf die Uhr gedeutet, du musst langsam los. Mhm. So, noch das Steffi, dein Resümee des heutigen Nachmittags. Nein, noch. Ach so, du bist stumm. Jetzt hört man dich. Jetzt wieder. Darf ich. Ich habe gar kein Resümee, ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, ich brauche ein bisschen eure Vorstellungskraft. Ich möchte, dass ihr euch diese Zeitreisemaschine vorstellt, dass wir die gebaut haben, dass wir es geschafft haben und ihr beamt euch jetzt quasi, wenn sie beamen könnte, wäre natürlich noch praktischer, dann brauchen wir dieses ganze Fluxkompensator-Gedönse, Gedröhne, das brauchen wir gar nicht. Das wird jetzt gehen und wir sind am Ende des Jahres 2013 und ich möchte wissen, wie war euer Jahr? Also das heißt, ich reise von heute an ans Ende von Jahr 2013? Ja, 30.12.2013. Was ist dein Resümee für das Jahr? Das Resümee für das Jahr? Oh Gott, das kann ich... Ich muss das Jahr erst erleben, sonst kann ich kein Resümee ziehen. Ja, das ist jetzt... Du musst dir jetzt vorstellen, es ist so verlaufen, wie du... So wie ich mir das vorstelle. Mhm. Also das heißt, ich habe eine WG in Berlin gerade mit anderen Bundestagsabgeordneten und fahre am Wochenende mit dem Zug nach Hause und freue mich da, von meiner Süßen in Empfang genommen zu werden. Und, also Wochenendbeziehung. Du führst eine Wochenendbeziehung. Ja, okay. Genau. Ja. Und ab und zu kommt sie mich auch mal besuchen nach Berlin, hoffe ich. Darf ich auch kommen? Ja, du darfst auch kommen. Mal kurz. Es fängt bei mir ganz ähnlich an. Es hat auch was mit einer WG in Berlin zu tun, die arbeitsbedingt sich ergeben hat irgendwie. Also ihr wohnt zusammen, stelle ich gerade fest. Das kann gut sein, ja. Kleines Stadthaus. Ja. Viele Gästezimmer. Macht Podcasts, ich sag's euch, das bringt was, echt. Ja. Die Fraktion läuft so langsam. Man hat sich vor allen Dingen halt auch kennengelernt. Das haben wir aber im Wahlkampf schon, ne? Das haben wir im Wahlkampf schon, innerhalb von NRW, aber das Interessante war ja dann, nachdem wir eingezogen sind, damals im September, da vor 2 Monaten, dann eben halt auch den unterschiedlichen Landesverbänden dann Piraten zusammenkamen und eine Fraktion gebildet haben. Ich war schon bei den Treffen, die vor der... Stimmt, die waren ja vorher auch schon. Ja, richtig. Mit den anderen Landesverbänden, mit den Spitzenkandidaten da oder den... generell den aussichtsreichen Kandidaten haben wir uns ja schon mal in dieser Holzhütte da getroffen. Ja. Haben wir mal so ein Wochenende verbracht und gegrillt und gequatscht einfach, um uns kennenzulernen. Aber mit dem Zug kann ich leider nicht mitkommen um 18 Uhr Richtung NRW, weil ich muss noch mal oben aufs Dach. Unsere Freifunknote ist kaputt gegangen. Oh, ja. Da ist doch der Dave Kay. Ist das nicht euer Servicetechniker, der da einmal die Woche kontrollieren kommt? Der ist ja noch im Landtag. Ja, aber der hat auch noch Berlin. Ja, aber es stimmt schon, er macht das, wenn er im Bundesrat ist. Ach so, dann kommt er ab und an mal zum Technik reparieren, auch bei uns in der WG vorbei. Ja, schön. Dann sind wir das Jahr 2013 jetzt auch abgehakt. Haben wir hinter uns. Genau. Mal gucken, was 2014 so wird. Ja, Europawahl. Europawahl, oh Gott, es geht weiter. Ja, und die Kommunalwahlen. Also ich bin sehr stark dann dabei, die Soße aufzustellen. Ach, du hast doch dann keine Zeit mehr. Ja, die nimmt man sich. Frau Außerdem, denken Sie noch mal einen kurzen Moment drüber nach. Was war die Ausgangsvoraussetzung dieser ganzen Runde? Wir haben Zeitmaschinen. Und können beamen. Ach ja, stimmt, ja. Das mit dem Beamen habe ich ganz vergessen. Ich brauche ja gar nicht im Zug sitzen. Ja. Ja, total gut. Nee, das wäre eigentlich das Das habt ihr eingeführt im Bundestag? Nee, sie hat gerade gesagt, die Zeitreisemaschine kann auch beamen. Ach so, okay. Nicht mit dem, wie heißt das Auto? Ach, ich vergesse. DeLorean. Genau, nicht mit dem DeLorean, weil da passen ja auch nicht so viele rein. Wir haben hier so eine Beamstation. Ja. In Kastrop fährt übrigens einer rum, so mal als random Beta-Info. Habt ihr das eigentlich mitgekriegt bei der Plenarsitzung im Oktober? Da habe ich einmal den Morlang irgendwie mit reingelassen. Ich habe mich schon gewundert, was der die ganze Zeit rumfummelt am Eingangstor. Und der hat dann an der Tür vom Plenarsaal die Beamgeräte installiert. Und dann gab es einen Hammelsprung und dann sind die Leute immer wieder irgendwo anders im Bundestag rausgekommen. Das war lustig. Auch schön. Ja, ja. Oben auf dem Turm. Der Andreas fand ich ja relativ schade, dass er aus der Fraktion ausgeschieden ist. Der macht ja jetzt da am Flughafen verlegt der Kabel, ne? Ja, ja. Das fand ich eigentlich, den hätte ich auch gerne noch ein bisschen im Parlament gehabt, aber gut, macht jetzt den Kabelbongo, wie wir damals bei den Funkern sagten. Ja. So kann es kommen. Oh. Du meinst bei dem ehemaligen Flughafenprojekt, wo jetzt ein Rummelplatz entsteht oder was? Ja, also dieser Freizeitpark. Ja, ja, genau. Dieses Schwimmbad. Ja. Ja. Ja. Das Betonschwimmbad. mit Rennstrecke. Ich habe mir da das auch was geil. Gemietet, das war ganz cool. Das kann man sich mieten. Ich möchte ja noch ein bisschen mehr Kanonokratie machen. Das ist noch so ein Konzept, das erzähle ich ganz kurz. Kanonokratie? Also, ja, die Idee ist einfach, dass mit dem Liquid wird nicht richtig angenommen. Ich bin dafür, dass die Bundespartei irgendwie den Mitgliedern Feldgefechtswaffen zur Verfügung stellt. Also es fängt halt an, jeder normale Basispirat kriegt mit Mitgliedsausweis einen Mörser dazu. Und wenn dann halt Abstimmungen sind, ballern alle und dann irgendwie, was am lautesten war, hat gewonnen. Und du kannst halt auch Delegationen machen, so. Also ab 5 Delegationen stellt dir eine Partei eine Panzerhaubitze und so geht das dann halt immer weiter. Und um da die Technik zu testen, habe ich mir da auch so ein Areal auf diesem Flughafen da gemietet. Und die Superdelegierten fahren dann Panzer? Thermonukleare Sprengköpfe. Thermonuklear, okay. Ja, macht Sinn. Ja. So. Dann hat sich das auch relativ schnell erledigt mit dem Parlament. Das waren die Lobbykontakte. Das hat man ja mal vorher gehört, dass man so Lobbykontakte kriegt. Ich hatte Kontakt mit Kanonenzimmermann. Kanonenzimmermann? Ja, das ist tatsächlich. Da musst du dich an Till halten, weil wir haben gestern festgestellt, er arbeitet für die Rüstungsindustrie. Das stimmt, ja. So. Kanonenzimmermann ist toll. Das ist tatsächlich der letzte deutsche verbliebene Kanonen- und Mörserfabrikant, der tatsächlich gusseiserne Kanonen noch herstellt. Wie süß. Wir haben noch Heckler und Koch, oder nicht? Ja, die machen alle, ich weiß nicht, wie die das machen, ziehen und so, also, wo du so, ach so, ja, okay. So Rohr Guss, auf Lafette Guss. Mit Kugel und Guss und Puff. Ja, okay. Ja. So, also mit diesem Jahresrückblick verabschieden wir uns jetzt. Zurück ins Jahr 2013. Zurück genau, in Januar 2013 und gucken mal. Ob wir das alles so hinkriegen. Und wie Sonntag Niedersachsen ausgeht. Und wie morgen. Genau, morgen gucken wir, wie Niedersachsen ausgeht und. Nächste Woche Sonntag gucken wir dann, wie Fitz und... Was denn? Wollen wir noch jeder einen Tipp geben? Ja, jeder einen Tipp. Das finde ich schön. Mhm. Till. Für die Piraten, oder was? Ja. Oder nee, Steffi, fang an. Oh Gott, das ist jetzt fiese. Also, darf ich einen Ich wünsche und ich glaube? Ich mache einen Ich wünsche und ich glaube. Ich wünsche mir, das hat nichts mit den Niedersachsen zu tun, das hat mit meinem persönlichen Befinden in dieser Partei zu tun, da bin ich jetzt sehr egoistisch. Mhm. Ich wünsche mir ein 3,5er Ergebnis. Und ich schätze, wir bekommen ein 5-5er. 6,42. Ich sag mal 5,5. Mir fällt gerade nichts Gutes ein. Du, ich sag 6,5. Okay. 6,5, ja. Da kicken wir mal, wa? Da kicken wir mal. Genau. So, und übernächsten Sonntag, ne, müssen wir euch dann auf die Landesliste wählen? Also müssen wir nicht. Könnt ihr. Können wir aber. Ja. Alle Piraten sind herzlich eingeladen, sich in ihrem bei ihrem Outdoor- und Arktik-Bekleider mit entsprechender Ausrüstung auszustatten, sich auf den langen, schwerlichen Weg nach Meinerzhagen zu machen. Aber auf dem Alios sein Esel ist auch noch ein Platz frei. Also richtig. Wer nicht hinkommt, kann auch dem Markus Bescheid geben und er kommt dann mit dem Esel. Ja, ja, man kann aber auch unten am Kamener Kreuz auf der Raststätte kann man Bergführer mieten. Und engagieren. Und ich werde auch noch mal mit meinem Kunden aus der Rüstungsindustrie sprechen, dass wir da mal so ein Kettenfahrzeug. Das ist gut. Ich habe da letztens so ein Foto gesehen, von wem, ich weiß gar nicht, von wem das war. Foti, glaube ich. Das war irgendwie so ein Bus mit Ketten. Das war total lustig, das Fahrzeug. Ja, so ein American School Bus auf Raupen. Das wäre echt mal. Das hätte Stil, oder? Also kannst du dir mit Schneeketten relativ gut basteln. Das habe ich schon mal so bei so einem Doppelachser gemacht. Einfach zwei Schneeketten aneinander geknotet hinten rum. Das funktioniert prima. So, das bauen wir. Das bauen wir und. Jetzt ist auch Feierabend. Machen wir jetzt. Schlaf gut. Tschüss. Angenehme Nachtruhe. Ciao. Bis die Tage. Gute Nacht. Ciao.